yes, cats is for Rolly, yes. Word. Ist das jetzt hier eine Musik oder sind das fünf verschiedene? Ich überschaue es ja nicht. Nein, aber es hört sich so an, wie wenn es acht Titel wären. In drei Minuten. Weiß ich jetzt nicht. Wieso denn? Ich schau mir die doch nicht an. Ich müsste die mal aktualisieren. Da stehen halt Jamine von vor zwei Jahren drauf. Ist das nicht schrecklich? Ja. Archiv, ja. Ich habe neulich irgendwo die erste Website gesehen. Haben sie irgendwo archiviert, wie die aussah. So, ich mach mal deine Musik hier aus, oder? Ja, nicht, dass du mir da total böse bist, oder? Ansonsten würde ich jetzt gerne mal... Mann, ey, das ist aber hier auch wieder die Zuhörerschaft des Lahm. Du hast die wieder total sediert. Sediert? Ja. Erklär doch mal den Zuhörern. Na, sediert ist quasi jetzt gewissermaßen, wenn du so Beruhigungsmittel genommen hast und so da sitzt oder so... zu lange Fernseh gekickt oder zu lange... Kiffen. Zu lange... Ne, aber dann die meine doch nicht. Deine nicht. Nee, aber jetzt... Ich weiß auch nicht, aber durch deine Sendung sind die wahrscheinlich jetzt hier auch alle ein bisschen bekifft. Ansonsten bin ich ja durchaus gewohnt, dass mal hier die Leitungen voll sind, wenn meine zarte Stimme ertönt. Zumal es ja jetzt so ganz praktisch und wichtig wäre. Mann, ey. Die ganzen Hörer, das ist auf jeden Fall Lass mehr drauf. Was muss man? Was muss ich einfach? Du musst einfach anfangen. Ich tue deine Differenz alleine. Ja, ich fange noch an, aber ich wollte jetzt gerade eine Abstimmung hier machen. Und jetzt müssten natürlich irgendwie abstimmende Pack dabei sein. Wie ich nämlich anfangen soll. Ob total old school? Kennst du noch Mountain? Mississippi Queen kennst du nicht. Oder Zonesk? Das wäre jetzt die Frage, wie ich praktisch anfangen soll. Das wollte ich nur. Zonesk. Ich verstehe schon. Zonesk. Du verstehst? Ja. Gut. Naja, so eben Kafkaesk, Zonesk. Oldschool. Zones muss nicht unbedingt aus der Zone sein, denn, ne? Doch schon, Zoni. It's a Zoni. Wieso? Ja, was denn? Wieso? Was muss denn sonst, was könnte denn sonst sein? Zones könnte ja auch irgendwie so, keine Ahnung, jetzt der jemand so, also jetzt jemand sein, der das so, sozusagen so im Geiste versucht. Bla, was weiß ich, so Retro. Ja, ist so eine Mischung, genau. So, jetzt zeige ich hier nochmal die Telefonnummer an und dann könnt ihr alle abstimmen darüber, ob jetzt Oldschool? Mit so Kuhglocke. Das klingt eigentlich wie so was gibt's überhaupt ja nicht. Bei Hip-Hop gibt's das ja nicht, war so Kuhglocke. Klong, klong, klong, klong. Zeitschinden, was du hier machst. Das ist überhaupt ja nicht Zeitschinden, das interessiert mich. Warum, sag mal, die samplen doch irgendwie alle, die nehmen doch da die Grooves und so. Aber warum machen die nicht mal Kuhglocke? Klong, klong, klong, klong. Klong, klong, so keine Kuhglocke. Natürlich. Bei dir auf dem Dorf ist das eine Kugel. Nein, das ist nicht auf dem Dorf, das ist in 70s Rockmusik, war das durchaus, haben die immer am Schlagzeug angebunden, ihr habt so eine kleine Kuhglocke, wo der Schlagzeuger drauf verhauen hat. Das ist doch so eher Disco, eine Kuhglocke. Nicht Disco, du meinst die Disco-Kugel. Ich meine die Kuhglocke. Die Kuhglocke hat doch nichts mit Disco zu tun. Oh, hallo. Na, wo denn? Wie denn? Na ja, na dann, nächste Mal bringst du mal Disco-Musik mit Kuhglocke mit. Hältst du nicht auf? Ja, das glaube ich ja, brauchst du ja bloß anspielen. Würde mich nur die Kuhglocke interessieren. Nur die Kuhglocke? Nur die Kuhglocke. So, ich mache jetzt hier nochmal kurz Alarm, das und dann könnt ihr mal hier abstimmen. Die resignieren sofort auf. Wenn wir uns unterhalten, dann denken die, ich unterhalte mich mit ihnen, dann denkt der Anhörer, Anrufer, ich unterhalte mich mit ihm nicht. Mensch, Anrufer, jetzt sei doch mal hier nicht so ziegig, ey. Voll die... Oder? Telefonzentrale an. Ja. An der alten jetzt nur eine kurze Abstimmung. Naja, geht doch. Na, ja, sie geht doch. 0331 für Potsdam. Oh, ist das? 70 97 110. Ist manchmal total anstrengend, wa? So Massen zu dirigieren. Ich finde ja auch, ey, das wird hier ein Soldatensender. Alle Hörer kriegen Uniform an. Dann wird irgendwie Dienstagabend, 22 Uhr, Befehl Kuttner hören. 1 Uhr, Befehl ins Bett gehen. Und das ist schön. Und ich sitze hier in meiner Unterleutnantsuniform und moderiere aufs Fetzigste. Good morning, Vietnam. Good morning, Brandenburg. Oh Mann. Was macht denn dein Telefon so drillshaarend? Ja. Du machst denn was? Du machst den? Den Rest macht denn uns im Telefon. Ach so, ja, genau. Genau, und draußen fährt die Militärpolizei rum und kickt, ob fremde Sender gehört werden. Und dann werden die Leute vermöbelt. Auch schöne Vorstellung. Jetzt haben schon wieder die Hälfte aufgegeben. Ich geh mal. Ja, aber finde ich nicht schön. Kinder, ihr seid so unhöflich dem Langfeld gegenüber. Der nimmt das jetzt wieder persönlich. Jetzt ist der total beleidigt. Der hat jetzt hier das Studio verlassen. Nur weil nicht alle Leitungen voll sind. Mann, es geht jetzt nur darum, eine kurze Abstimmung mal zu machen. Hallo? Ja, hallo. Hallo, bist du jetzt eher für Eröffnung? Ist jetzt eher Oldschool Kuhglocke oder Zonesk? Ja. Die Eröffnung, nur der erste Song praktisch. Die Kuhglocke. Du bist für Oldschool Kuhglocke. Ja. Bist du noch so Hip-Hopper? Was? Bist du Hip-Hopper auch noch? Bist du so Langenfeldhörer? So verwirrter junger Mensch? Ich habe eben erst eingeschaltet. Ah ja, da bin ich ja beruhigt. Okay, vielen Dank erstmal, ja? Gut. Dann ansonsten zum Eigentlichen kommen wir ja dann ein bisschen später. Hallo? Hi, Kuti, hier ist Silvia. Silvia, jetzt ist nur die Frage, wie fangen wir mit der Musik an? Oldschool mit Kuhglocke oder Zonesk? Warte mal, meinetwegen Oldschool, aber halt, warte mal. Und zwar schön gut von dem Bullen Kurt und von dem... Von wem? Kurt, der Bulle. Von diesem Kurt? Woher soll ich denn ihn kennen? Na, er hat gesagt, er kennt dich, dass ihr Kumpel seid. Und dann von dem Herrn Jonas. Der hat mich verbunden mit dem. Ich kenne die Bede nicht. Echt nicht, ja? Nee. Haben die mich verarscht oder was? Wo hast du denn angerufen? Na, bei der Polizei. Und der hat mich verbunden mit irgendeinem Sender da. Mariendorf irgendwo. So ein komischer Sender, ein Herr Jonas, der soll irgendwie mit dir sowas zu tun haben. Nicht, dass ich wüsste. Ey, echt, was soll denn das? Jetzt habe ich extra meinen Terminkalender geschrieben, dass der Kurt und du am 3. Advent zu mir zum Brunch kommst. Nee, wird, glaube ich, eher nicht. Na, ist doch Verarschung. Scheiß ist Bullen, echt Verarschung. Oh Mann. Na, ist Jön. Doch wahr. Ey. Ja, na, ist doch wahr, natürlich. Scheiß Bullen, hört mal. Aber ich meine, na, aber vielleicht kennt er mich, vielleicht kenne ich ihn nur nicht. Ach so, kann ja auch sein. Stimmt, jetzt musst du die scheiß Bullen wieder zurücknehmen. Naja, oh, das geht hier hin und her, süße Bullen. Oh, wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir nicht über die Straße kommen, wa? Nee, war. Genau, Silvia. Silvia, vielen Dank, vielleicht telefonieren wir nachher nochmal miteinander. Ciao. Okay, tschüss. So, das war Oldschool. Hallo, was sagst, was schlägst du vor? Oldschool mit Kuhglocke oder Zonesk? Ich sag Zonesk. Zonesk? Ei. Ja, na, sicherlich. Wieso denn sicherlich? Naja. Aber wenn du selber so ein Zoni bist, Lichtenberg, sowas? Nee. Na, nee. Im Schatten der S-Bahn-Brücke, große Mauern? Nee. Mahlsdorf, mein Lieber. Mahlsdorf, naja. Mein lieber Scholli. Aber richtig lecker. Naja, aber richtig vom Feinsten. Du hübst ja dann voll die Kante, oder? Naja, Lichtenberg ist doch Kinderkacke. Mahlsdorf ist was für Männer, oder? Mahlsdorf macht Narben. Genau. Genau. Ich bin jetzt nur noch Basti hier, ne? Okay, ich danke dir. Ich war ja letzte Woche dabei. Du wolltest jetzt Zonesk. Okay, ich danke dir erstmal, ja? Juhut. Ansonsten, Juhut, kommen wir dann später zum eigentlichen. Hallo, eher Zonesk oder Oldschool? Ich würde gerne Oldschool. Oldschool mit Kuhglocke? Ja, Oldschool mit Kuhglocke. Okay, super. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Das ist aber wahrscheinlich nur eine Musik. Wie alt bist denn du? Ich bin alt genug, um die zu hören. Wie alt? Ja, aber nee, wie alt du selber bist. Die Musik ist wahrscheinlich älter als du, würde ich mal schätzen. Na, das glaube ich aber auch. Echt? Naja. Hörst du öfter mal Musik, die älter ist als du? Normalerweise hören ja junge Menschen eher Musik, die deutlich jünger ist als sie, die quasi ihre Kinder sein könnte. Ich höre meistens schon Musik, die ein bisschen älter ist. Gut, nicht schlecht. Wie alt bist du denn? Ich bin 27. Oh ja, dann ist sie älter, aber ist jetzt nicht so, dass die Musik deine Mutter sein könnte. Die Musik ist 35. Ich weiß nicht, sag mal so, Snoop Dogg könnte bestimmt mein Papa sein. Meinst du? Ja. Ja, aber die Platte von ihm könnte nicht dein Papa sein. Na, die Platte eventuell nicht. Nee, aber die Platte hier, naja, die jetzt, die Typen, die machen, die könnten deine... nach der Musik. Nein, ja, nach der Musik, nicht nach einem Musiker. Genau, und die Musik, die ist älter auf jeden Fall als ich von Snoop Dogg. Nee. Doch. Na, die ist doch nicht 27 Jahre alt, die hat er doch nicht vor 27 Jahren gemacht. Mir egal, aber der ist Musiker und... Er ist älter als du, aber seine Musik ist nicht älter als du. Okay. Doch, ihr battelt, vielen Dank erstmal. So, jetzt hier Entscheidungsfrage. Oldschool oder Zonesk? Na, Oldschool natürlich. Oldschool, richtig mit Kuhglocke vorne und allem? Naja, so ein bisschen so Tonstände Scherben so. Nee, ist jetzt quasi Amis. Ach so. Aber schön. Ne, sag ich auch immer. Okay, na dann danke ich dir erstmal für... Das ist heute Thema. Das sage ich nach der Musik an. Gut, alles klar. Ja? Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Bis dann. Tschüss. So, dann können wir jetzt in aller Ruhe beginnen. Und zwar erstmal, und dann kommt Mountain, Mississippi Queen. Klong, klong, klong, klong. Kuhglocke. Pong, pong. Are you gorgeous? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mountain, Mountain mit Mississippi Queen. Was mich jetzt ein bisschen irritiert hat, ist sofort alle total aufgelegt. Entweder, ich glaube, ihr seid ein absolut hinterfotzit Pack wahrscheinlich, die Hörerschaft. Wahrscheinlich, also entweder, glaube ich aber nicht, habt ihr jetzt total gedacht, ey Mann, ey, das ist eine Musik, die dem alten Sack am Herzen liegt. Schön oldschool, vorne mit Kuhglocke und so. Die wollen wir aber ganz genau hören. Da können wir nicht telefonieren. Das wäre die eine Möglichkeit, die optimistische, der ich eigentlich nicht zuneige. Und die andere, lass den auch los mit seiner Musik in Ruhe. Ich schalte mal schnell um auf Energy, mal kicken, was die da spielen. Irgendwie so wahrscheinlich. Mann, Kinder, ihr macht mir aber auch keine Freude. So, was machen wir jetzt? Jetzt sag ich das Thema an. Jetzt sag ich erst mal die Telefonnummer an und dann sag ich das Thema an. Aber es nützt nichts, jetzt so anzurufen, außer wenn ihr praktisch Eindruck schinden Warte, wollt. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, jetzt können erstmal alle anrufen, die denen auch, also wie mir fällt jetzt manchmal auf, dass ich manchmal doch ein bisschen scheiße rede. Und wem's auch aufgefallen ist, sag mal, dieser Kuttner, ey, der redet da echt manchmal total scheiße, der könnte jetzt hier auch anrufen unter der Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Telefonexperiment, Radioexperiment. Ich bin der Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Du weißt ja auch nicht, was das bedeutet. Also erstmal haben drei aufgelegt, das finde ich ganz schön. Und dann lassen sich sie doch andere nicht nehmen, hier anzurufen. Hallo? Hallo? Sag mal, du bist jetzt echt der Meinung, dass ich scheiße rede, oder was? Nein, ich dachte... Ja, aber warum rufst du denn jetzt an? Ich habe gesagt, jetzt sollen mal alle die anrufen, die der Meinung sind, dass ich scheiße rede. Ich wollte ein bisschen scheiße reden. Naja, das ist doch keine Kunst. Da bist du nicht der Erste, bist du nicht der Einzige, da stichst du irgendwie überhaupt gar nicht besonders hervor. Also du bist hervor. Der Meinung, dass du scheiße geredet hast. Nein! Also du hast nur ein bisschen Werbung. Nein, überhaupt gar nicht! Ach so, naja. Naja, natürlich, nee, ich hab nur das Gefühl, dass ich manchmal scheiße rede. Ich wollte dir den Gedanken ausreden, dass du jemals in diese Lage kommen würdest. Sag mal, du hast doch eben gesagt, du willst scheiße reden und jetzt sagst du, du willst mir den Gedanken ausreden. Das heißt, mir den Gedanken auszureden ist scheiße. Nein. Dann redest du scheiße, wenn du sagst, dass es nicht so ist, dass ich scheiße rede. Ja, ich bin natürlich ein Advocatus Diaboli meiner selbst. Ja, ja, also... Advocatus Kuttneri. Verbal kann natürlich keiner mit dir mithalten. Das ist naja, klar. Verbal. Du könntest natürlich niemals scheiße. Nasal. Naja. Olfaktorisch. Übrigens, klasse Musik. Also ich hab nicht zu Energy rübergeschaltet. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Wie alt bist du denn? Was? Wie alt bist du denn? Ich bin 23. Na super. Also könnte auch noch nicht meine Mutti sein, die Musik, aber... Aber stimmt, könnte Bruder. Nicht deine Mutti sein. Aber der ältere Bruder könnte sein, Onkel. Die Musik, genau. Ja, also weil, in meiner Familie. Wie alt bist du? 23? Mhm. Ja. Na, dann ist ja der folgende Track ist ja dann wahrscheinlich nicht für dich, aber der kommt dann praktisch erst vor den Nachrichten. Ansonsten würde ich ja heute wieder mal gerne nochmal, wir haben es letzte Mal so unentschieden gemacht, weil es auch so vorweihnachtlich ist. Die Zeit, oder? Nee, kann man so sagen. Bist du jetzt auch so schon total auf Besinnlichkeit? Ja, ich war heute mit meiner Mutti auf dem Weihnachtsmarkt. Du warst heute mit deiner Mutti auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Na, das ist doch schön. Naja. Und durftest du Karussell fahren? Ja. So diese Marie. Sag mal, echt, du schleppst mit 23 Jahren deine Mutti auf dem Weihnachtsmarkt, dass die dir eine Karte für Karussell kauft? Ja, naja, sonst könnte ich mir ja keine Karte leisten. Mein lieber Scholli. Ah, die Jugend von heute, ey. Na, dafür habe ich ihr einen Glühwein ausgegeben. Ehrlich? Ja, in der Hoffnung, dass Mutti danach sturztrunken hier noch eine Karussellfahrt bezahlt. Hat geklappt. stimmt. Ach, das ist das Schöne an der Vorweihnachtszeit. Mutti besoffen machen und mal richtig feiern, oder? Karussell fahren, bis man brechen muss. Genau. Das ist doch wunderbar, genau. So, sag mal, ansonsten würde ich gerne wieder heute... Mensch, also weil es so vorweihnachtlich irgendwie ist. Mhm. Und man dann total auch, wenn man vereinzelt oder vereinsamt, dann eben auch so total vorweihnachtlich einsam ist. Was ja schlimmer ist als im Sommer. Im Sommer kann man ja dann immer noch ins Strandbad gehen oder ins Schönbrunn in Prenzlauer, in Friedrichshain sich setzen und den Mädchen nachgucken oder so. Am Winter ist es ja irgendwie total hart. Und von daher würde ich heute wieder eine Menschen-helfen-Menschen-Sendung machen. Leute, die jetzt gewissermaßen nicht nur an sich einsam sind, sondern die eigentlich so einer Tätigkeit, einem Hobby, einem Interesse, einem Vorhaben frönen, was besser wäre, wenn sie nicht alleine machen müssten. Verstehst du? Also wie zum Beispiel Schachspielen. Ja, oder Tandemfahren. Ist ja Schachspielen, Tandemfahren ist natürlich cooler zu zweit. Ist klar, ja. Und wenn man jetzt aber alleine ist. Oder Tennis. Dann ist natürlich blöde. Denn Tennis ist dann ganz doof, Schach ist ganz doof, Tandem gilt überhaupt gar nicht. Mhm. Also so. Das heißt jetzt, die Tandemfahrer Berlin-Brandenburgs. Ihr könnt jetzt hier praktisch anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und ich würde dann gewissermaßen Hilfe suchen. Aber das sind jetzt alle nur, also man sucht quasi immer einen Partner, einen Mitmenschen, aber für diese eine Sache. Wie? Für diese eine Sache. Ja, für eine bestimmte Sache. Mhm. Die aber, der Austausch von Körperflüssigkeiten ist ausgeschlossen. Mhm, also darum geht's nicht. Ist jetzt hier kein Kontakthof, kein Heiratsunternehmen. Ja, naja. Sondern nur so, wie neulich suchten zwar, also letztes Mal riefen zwei Künstler an, die einen dritten Künstler suchten, um eine Künstlergruppe zu bilden. Was ich eine schöne Idee fand. Sowas klingt doch gut, ja. Sowas ist doch toll. Ein Trio kann man nur zu dritt machen. Bist du, genau, bist du denn einsam eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Ich müsste noch mal in mich gehen, ob ich überhaupt eine Tätigkeit finde, wo ich keinen für habe. Ja, ja. Aber im Grunde bist du eher der Menschen überdrüssig und wärst lieber einsam hin und wieder mal. Nee, einsam sein. Nicht wollen. Man nicht sollte wollen. Das schätzen, was man hat. Ja, ja. Also insofern geht's dir eigentlich gut. Ja, in der Beziehung auf jeden Fall. Du bist nicht einsam und nicht unnötig übermäßig und zweisam. Nicht übermäßig, genau. Genau. Ja, das ist. Und du? Nee, ich genüge mir auch selbst. Ach so. Ja. Du bist zwar einsam, aber glücklich einsam. Ja, nee, ich bin nicht einsam, aber auch nicht zu übermäßig jetzt also geselligkeitsfixiert, sagen wir so. Aha. Also so genauso die Mitte. Also du bist genau so, wie du brauchst. Ich bin eigentlich so, wie ich es brauche. Ja. Wenn ich gehe bei mir unten in die Kneipe ins Halligalli und trinke dann Bier. Ins Halligalli gehst du? Ins Halligalli. Das ist toll. Da war ich auch schon öfter. Wo denn? Was? Wo denn? In Halligalli, Mensch, da ist ein Burger King an. Wo ist denn das dann nochmal? Wo ist das? Ja, du redest doch von dieser Disco, oder? Nein, nur so eine Biertrinkanstalt. Nee, ich rede von einer Disco. Eine harmlose Biertrinkanstalt. Mhm. Das Halligalli. Das ist doch, dann trinkt man sich noch ein. Ja, was machst du denn, wenn du einsam bist, praktisch? Ja, trink mir ein oder trinkst du einen, einen Glühwein oder was? Oder überredest Mutti auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Genau, Karussell fahren. Karussell fahren. Ja, das ist ein schönes Mittel gegen Einsamkeit, Karussell fahren. Ja, genau. Ja. Naja gut, dann würde ich mal sagen, dann danke ich dir jetzt erstmal. Ja, ich danke für das Gespräch. Und zuletzt hast du mir wieder, also sowas mache ich mich einsam. Ich rufe irgendwelche Radiosender an. Echt? Irgendwelche? Sag mal, bist du verrückt? Dann rufe anderen an, ist mir doch egal. Dann gehe zu Deutschlandfunk und rede da irgendwie über... Ich rufe nur die Besten an. Die Türkei-Reise des Papstes. was man davon hält, was hältst du eigentlich davon, von der Türkei-Reise des Papstes? War die jetzt eigentlich ein Erfolg? Interreligiös? War die jetzt interreligiös ein Erfolg? Konnte er Missverständnisse ausräumen? Ja, leider weiß ich von dem Ergebnis jetzt noch nicht so richtig was. Also. Und meinst du, dass er da wirklich dazu geraten hat, dass die Türkei der EU beitreten soll? Wisst ihr jetzt auch nicht so genau, wa? Ich habe lange nicht mit ihm telefoniert. Ja, nee, der Türke sagt's ja, aber der Papst sagt ja nichts. So. Naja, egal. Gut, also ist ja, aber klar. Dafür ist ja dann auch Deutschlandradio zuständig oder Deutschlandfunk oder wie es ich wäre. Genau. Wa? Oder? Ist ja jetzt nicht unser, soll nicht unser Problem sein. Ist ja mir philosophisch veranlagt. Genau, hier geht's ja eher um grundsätzlichere Fragen. Genau, und Leute zusammenführen. Genau, Leute zusammenführen. Und Tätigkeiten ermöglichen, die zu dritt möglich sind. Ja, na super, ich danke dir für deinen Anruf. Kein Problem, immer wieder gerne. Okay, tschüss. So, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Jetzt kommt praktisch eine Musik, also Musik ist jetzt übertrieben, ein kurzer Vortrag quasi, der Abschreckung der Hörerschaft dienen soll. Und dann Nachrichten und dann geht's weiter und dann machen wir zwar unter dieser, ich sag vorsichtig mal die Telefonnummer hier, unter dieser Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Machen wir hier Partnerschaftshilfe. Also, hier können dann heute Leute anrufen, die jetzt sagen wir mal, der Pindar-Lektüre im Griechischen alleine überdrüssig sind. Die also sagen, hätte ich gerne einen Partner oder eine Partnerin an meiner Seite, dass wir gemeinsam im griechischen Pindar-Original stöbern könnte. Bei Pindar-Stöbern macht zu zweit mehr Spaß. Also das wären Möglichkeiten, aber auch ganz andere profane Tätigkeiten, außer eben jetzt so extrem profane Tätigkeiten, die man eben umschreiben könnte mit so... Du bist schon Austausch von Körperflüssigkeiten. Darum geht's nicht. Ansonsten Partnerschaftssuche unter der eben angesagten Telefonnummer nach den Nachrichten. Und jetzt erstmal nochmal ein kurzer, könnt ihr euch mal auch zu Herz nehmen. Das Schlimmste im Leben ist, im Leben des Menschen ist die Pubertät. Da ist eine ganz schlimme Zeit, in der Familie Diskrepanzen gibt. Oma, Opa, Enkel, Urenkel, Tante, Mutter, Vater, Eltern, Söhne, Kinder, Töchter, Verwandte, alle sind da dran dabei, beteiligt. Als Beispiel, ein 14-jähriges Mädchen möchte mehr Taschengeld. Mit einer Mark im Monat, so wie sie vorgibt, kommt sie angeblich nicht mehr aus. Ganz klar, der Haussegen hängt schief. Oder

Ich komme in deine Stadt und hinterlasse eine Spur. Fritz präsentiert Olli Schulz und der Hund Marie live in Berlin. Dann schlägt dein Herz. Und dann schlägt dein Herz. Und dann schlägt dein Herz. So, Olli, dann sag doch mal, wann? Jetzt kommenden Sonntag. Ab 21 Uhr? Ja. Und wo? Im Fritz Club im Postbahnhof. Und wo ist der Fritz Club? Am Berliner Ostbahnhof natürlich. Gut, noch ein paar persönliche Worte? Ja. Na dann jetzt. Wenn ihr vorbeischaut, würde ich mich freuen wie ein kleines Bärchen. Ich bin da, ich hoffe ihr auch. Das war's schon. Das reicht, da könnt ihr was schnibbeln. Ja, mehr Infos gibt's sowieso immer unter fritz.de. Wollen wir nicht noch eine Kolumne aufnehmen kurz? Nein. Fritz. Und das hört man. 22.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Gerald Kötter-Heinrich. Von den deutschen Truppen in Bosnien könnten bis Mitte 2007 die ersten Soldaten abziehen. Diese Einschätzung gab Verteidigungsminister Jung heute in Sarajevo ab. Damit wolle die EU einen stufenweisen Abzug der internationalen Friedenstruppe beginnen. Das Programm soll beim EU-Gipfel Mitte Dezember in Brüssel beschlossen werden. Deutschland hatte heute erstmals das Kommando über die europäische EUFOR-Truppe übernommen. Der designierte US-Verteidigungsminister Gates ist bereit zu einem Kurswechsel im Irak. Alle Optionen müssten auf den Tisch. Er sei offen für Ideen und Vorschläge. Gleichzeitig sieht er sein Land auf der Verliererseite im Irak und warnte vor einer Ausweitung des Konflikts. Auf die Frage, ob die USA im Irak siegreich seien, antwortete er mit Nein. Gates soll Nachfolger des scheidenden Verteidigungsministers Rumsfeld werden. Knapp die Hälfte der brandenburgischen Jugendlichen möchte ihren Heimatort verlassen. Das hat die Brandenburger Jugendstudie ergeben, die am Abend in Potsdam vorgestellt wurde. Demnach wollen 47% der Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren das Land verlassen, am liebsten in die westlichen Bundesländer oder ins Ausland. Ihre berufliche Zukunft sehen die Jugendlichen positiver als noch vor 6 Jahren. Knapp 60% gaben an, optimistisch in die Zukunft zu sehen. In der Fußball-Champions League führt Barcelona gegen Werder Bremen kurz vor Schluss mit 2:0. Bremen würde damit in den UEFA-Pokal abwandern. Bayern München gegen Inter Mailand steht 1:1 kurz vor Schluss. Bayern ist aber ja schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Und im Basketball OLAP Cup hat Alba Berlin gegen Siena mit 71:73 verloren. Bei dem Spiel wurde Demon Green bei einem Sturz schwer am Fuß verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wetter. In der Nacht kann es vereinzelt etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 10 Grad. Morgen gibt es eine Mischung aus vielen Wolken mit etwas Sonne und etwas Regen. Dabei bleibt es ziemlich mild bei 11 bis 15 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung. A10 nördlicher Berliner Ring, Dreieck Schwanebeck Richtung Dreieck Havelland. Behinderungen zwischen Schwanebeck und Berlin-Weißensee gibt es. Hier ist ein LKW liegen geblieben. Ansonsten nichts Aktuelles an Störungsmeldungen. Gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Come on, let me know. This in this decision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say you can't me. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? The Clash. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, vorweihnachtliche Sendung. Menschen helfen Menschen. Mit mir die Einsamkeit besiegen. Partnerschaftsvermittlung findet heute alles hier statt in dieser Warte, Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale. Man kann oder mal Pause. Man kann hier praktisch, wenn man jetzt unter einem spezifischen Gesichtspunkt irgendwie alleine ist, so eine Grundeinsamkeit kann hier wahrscheinlich nicht ausgeräumt werden, aber wenn man unter einem spezifischen Gesichtspunkt, meinetwegen als Tandemfahrer, Schachspieler oder Dings alleine ist und jemanden bräuchte, mit dem man im Schachspielen Tandem fahren wollte, dann kann man hier anrufen und dann würde ich mir Mühe geben, gewissermaßen jemanden da praktisch für euch so zu finden. Drüben an der alten. Und ich würde sagen, ich finde dein Telefon. Geduldet euch. Genau, und ich würde sagen, jetzt rufen wir erstmal die an, die jemanden brauchen, und dann suchen wir jemanden. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ist eigentlich eine schöne Idee, oder? Wollen wir mal gleich mal kicken. Hallo, wer ist denn da? Naja, kick mal, du brauchst doch keinen. Hallo, wer bist denn du? Aber ich hab Angst, weil... Also sag doch mal, Kinder, das ist eine ernste Sendung hier. Hallo? Hallöchen. Hallöchen. Na, du klingst mir aber nicht einsam, mein lieber Freund. Naja, es geht. Aber du brauchst doch jemanden. Du bist jetzt quasi auf der Partnersuche. Also im weiten Sinne Partnersuche. Allerdings. Ja, wen suchst du? Wofür brauchst du denn jemanden? Und zwar bin ich ja... Wer bist du überhaupt? Wie heißt du denn überhaupt? Von wo aus rufst du an? Wie alt bist du denn? Markus aus ehemals Nauen, 19 Jahre und bin in Frankfurt. Markus aus, oh Gott, Frankfurt. Und zwar das Frankfurt, wa? Zwar Frankfurt entweder... Na, jetzt rate mal. Na, Frankfurt entweder oder Frankfurt oder? Na, ich denk mal Frankfurt entweder. Na, siehste. Ja, musst du doch wissen. Siehste. Ja. Okay. Aber, oh, da jetzt jemanden zu finden ist. Warte mal, jetzt würde ich mal einen Check machen. Wenn jemand aus der Gegend, Frankfurt entweder, Frankfurt am Main quasi, jetzt hier zuhört, ob der mal testhalber, nur mal, ob überhaupt jemand zuhört, ansonsten könnte man das hier gleich ad acta legen, dass der mal jetzt hier anruft. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Also praktisch, wenn jetzt jemand in Frankfurt am Main zuhört, oder in, also so im weiten Sinne Frankfurt am Main, Wiesbaden gilt auch noch und so. Wenn halbautomatisch. Ah, falsch! Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt dein Telefon. Na, da bin ich ja gespannt. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Jetzt hör doch mal auf, da mit deinem Handy rumzuspielen. So, jetzt bin ich ja gespannt. Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, von wo aus rufst du an? Aus Kamenz. Aus Kamenz? Mensch, ich hab doch gesagt, jetzt soll man aus Frankfurt am Main anrufen, wenn man da ist. Ja, ich wollte eigentlich bloß fragen, ob jetzt immer noch die Zeit ist, um zu sagen, ob das du scheiße redest. Genau. Sag mal, jetzt hier, jetzt fliegst du aber raus, mein lieber Freund. Dafür hast du aber auch vollstes Verständnis, oder? Vor 10 Minuten? Ja, vor 10 Minuten, sag mal. Also bin ich nicht jemand, der wirklich so schnell redet, dass man sich nicht auf das verlassen kann, was ich noch vor 20 Sekunden gesagt habe? Oder bin ich doch dann später schon sonst wo wieder? Ja, aber da bin ich aus der Wohnung rausgegangen. Ja, aus der Wohnung. Wieso bist du denn aus der Wohnung raus? Ja, weil ich jetzt nach Hause gehe. Naja, vielleicht... Na, aber doch nicht aus der Wohnung raus, oder wo wohnst du denn? Schläfst du unter Brücken, oder was? Ich war beim Kumpel. Ja, ich war beim Kumpel in der Wohnung und jetzt muss ich wieder unter meine Brücke, oder wie? Oh, nee, und ich bin rausgegangen. Jetzt hör doch mal auf, ich suche jetzt jemanden, der aus Frankfurt am Main anruft. Ja, aber das ist die... Weil wir haben hier jemanden ehemals aus Nauen, der ist jetzt praktisch da als und der sucht jetzt, der will jetzt einen landsmannschaftlichen Vertriebenenverein gründen. Kann ich auch. Mit schön, mit ja Nauener Folklorejacken und Folkloremusik und dem Glockenfest und allen Schikanen. Jetzt sei doch mal ruhig. Ja, so. Ja. Hast du mich verstanden? Ja, okay. Ja, okay. Du geh mal jetzt deine Brücke suchen. Ja. Okay? Dann kannst du ja später nochmal anrufen. Jetzt hörst du aber mal ein bisschen zu und siehst zu, in welche Richtung sich die Sendung entwickelt. Also hörst zu, in welche Richtung sich die Sendung entwickelt und dann kannst du teilnehmen. Und dann würde ich mir, dann würde ich mich auf ein qualifiziertes Gespräch mit dir freuen. Ja. Auf ein qualifiziertes Gespräch, auf ein qualifiziertes Gespräch. Die Betonung war nicht auf ein Gespräch mit dir, sondern auf ein qualifiziertes Gespräch mit dir. Aber ehe ich jetzt zu Hause am Radio bin. Ja, weiß ich auch nicht, dann nimmst, dann machst du ein bisschen, schneller, wo der Weg gut ist. Ja, da ist wieder irgendwas passiert und dann rufe ich wieder an. Ja, dann rufst du nicht gleich an, wenn du zu Hause bist, sondern hörst du erst mal 3 Minuten drin oder 5 Minuten drin. Ja. Okay? Ja. So, Schluss jetzt. Okay. Ja, und jetzt muss man hier sehen, ob man jetzt jemand, sag mal, das ist doch hier alles nicht, Frankfurt am Main. Hallo, wo bist denn du? Von wo aus rufst du an? Ey, ich rufe aus Berlin an. Nein, jetzt hör doch mal auf, dann ruf später nochmal an. Jetzt will ich nur wissen, ob jemand hier aus Frankfurt am Main zuhört, der könnte mal hier anrufen, weil wir haben den anderen Frankfurt am Maineraner, der aber vertriebener Nauener ist, und der braucht jetzt jemanden. Der ist jetzt praktisch gleich kommt Hilfe. Hilfe angewiesen. Für Potsdam, 70 97 der ist, auf, 110. Der ist jetzt mal Anrufe bitte aus Frankfurt am Main. Oder aus dem weiten Sinne Hessen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Ey, nicht. An der gar nicht. Eiche, hängt ein ist Telefon. Das schrecklich? Naja, es ist schrecklich, ist mir doch egal. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, ich brauche 70 97 110. Ich brauche es. Sag mal, du rufst ja nicht aus Frankfurt am Main an, oder? Nö. Na siehste, Mensch, sag ich doch. Aber raus ist er. Markus, jo, da hast du, glaube ich, irgendwie überhaupt ja keine Chance, oder? Hallo, von wo aus rufst du an? Frankfurt am Main, ist doch klar. Glaube ich dir nicht. Mann, natürlich. Ich wohne hier schon seit mein ganzes Leben. Das stimmt nicht. Da spricht man einen anderen Dialekt, wenn man da sein ganzes Leben wohnt. Ja, ich war mal eine Weile in Berlin, weißt du? Ja, ja. Dann sag doch mal die coolste Kneipe in Sachsenhausen. Halligalli. Quatsch, raus, weg, rausgeschmissen. Markus, jo. Wir haben Pech. Ich glaube, du bist jetzt derart quasi im Exil. Du musst dich da irgendwie alleine, du musst ein Messer zwischen die Zähne nehmen und dich alleine nach Nauen zurück durchschlagen. Ach Gott. Ja, da ist irgendwie, glaube ich, nichts weiter zu machen. Das tut mir sehr leid, Markus. Das tut mir sehr leid. Okay? Kann ich als Entschädigung noch 2 Minuten mit dir reden? Aber worüber denn? Ja, bist du gut nach Hause gekommen aus Wiesbaden? Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, noch nicht, ja. Also, das wird jetzt kein Gespräch. Meinst nicht? Nee. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar, na gut, bis dann. Tschüss. Also, hier sollen jetzt bitteschön junge Menschen anrufen, die tatsächlich konkret jemanden brauchen, um irgendwas Tolles nicht allein machen zu müssen. Wer das machen will, kann hier, und dann suchen wir jemanden. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Mitmacht. Drüben an der alten Eiche fängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, Freundchen, wer bist denn du? Ach, aufgelegt. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo. Ja, hi. Ja. Raimund. Raimund? Ja, hi. Von wo aus rufst du an? Aus Berlin. Aus Berlin. Und du bist jetzt praktisch auf der Suche nach einem Partner im weiten Sinne. Ja, im weiten Sinne schon, ja. Ja, wofür denn? Na, zum Fahrradfahren zum Beispiel. Spazieren gehen und so. Echt? Echt. Wo willst du jetzt spazieren gehen? Na, jetzt abends bestimmt nicht. Nein, mehr, aber Grund, jetzt sag mal. So, am Wannsee, jetzt, Grunewald. Du würdest jetzt gerne am Wannsee, Grunewald mal spazieren gehen. Aber sicher? Aber kannst du doch machen. Ja, aber alleine macht dir doch nicht Spaß. Nee? Nee, ach, hör doch mal auf. Aber, naja, weiß ich nicht. Also wenn ich hier spazieren gehe, eher alleine spazieren. Ach nee, das ist langweilig. Naja, oder man borgt sich einen Hund oder irgendwas, aber... Toll, was soll ich mit einem Hund? Na, weiß ich doch auch nicht, ne? Der muss da auch mal raus. Ja, ist richtig, ja. Ich hab keinen Hund. Aber wäre jetzt, also du könntest jetzt auch, würdest du jetzt, wie alt bist denn du? 39. 39. Und aber was würden jetzt, was ist denn anders, wenn du jetzt mit jemand anders spazieren gehst? Kann man sich über den Alltag unterhalten, über die Probleme oder man macht ein paar Spielchen unterwegs. Was denn für Spiele? Eine Jagd durch den Wald oder so. Sag mal, du bist 39, du bist jetzt ohne mehr so jung, dass du jetzt da noch nicht in den Wald hetzen könntest. Naja, geht so. Ach doch, ja, echt? Ja, na sicher. Du würdest jetzt einfach im Grunde, und aber sagen, jetzt mach mal richtig einen konkreten Vorschlag. Wann würdest du denn jetzt das nächste Mal, wo genau, von wann bis wann spazieren gehen wollen? Na, zum Beispiel am Wochenende, Samstag. Samstag, was ist denn da so deine Zeit, Samstag? So gegen Einze. So gegen Einze. Ja. Und wohin würdest du, wo würdest du jetzt spazieren gehen wollen? Ja, zum Beispiel am Wannsee lang. Wannsee, da kennst du dich, bist du so ein Spaziergänger? Kennst du dich da so ein bisschen aus? Ja, also ich weiß jetzt nicht die Straßen und Wege oder so, ich weiß, wie ich hinkomme, ich weiß, ja, wie ich wieder zurückkomme. Also und warst du auch schon mal in Hirschgarten zum Beispiel? Sagt mir jetzt nichts. Oder am Müggelsee? Nee, echt? Nee. Ach, da gehst du immer am Wannsee denselben Weg? Nee, nicht. Na, da wird man aber verrückt. Ja, dann ist klar, dann wird es einem langweilig. Dann braucht man jemanden, der einen vom Weg ablenkt. Das war ich doch. Ja, oder im Grunde versuchst du vielleicht doch jemanden, der dir einen neuen Weg mal zeigt. Zum Beispiel? Oder dass man sich mal über Wege austauschen könnte. Das wäre doch auch schön, oder? Ja. Was machst du denn sonst so, Raimund? Dass man jetzt also einfach auch so gesprächspartnermäßig ist jetzt ein bisschen konkreter vielleicht als so Alltag, oder? Na, im Moment bin ich arbeitslos. Arbeite nebenbei halt ein bisschen was. Schwarz. Also das darfst du jetzt natürlich nicht sagen. Weiß. Und was machst du denn? Reparierst du Fernseher? Nee, im Garten. Im Garten? Ja, so ein bisschen Laubhaken. So, ja. Also jetzt für die Arbeit. Ja, und was wäre dein eigentlicher Job gewesen oder war dein eigentlicher Job, den du jetzt los bist? Ich hab vieles auf dem Bau gemacht. Bau, ja. Und jetzt würdest du aber, kann Frau sein, Mann sein, ist jetzt egal. Ja, am liebsten natürlich Frau, wa? Aber. Ist keine Hochzeitsvermittlung, habe ich schon von vornherein gesagt. Und aber Alter ist jetzt auch egal. Ja, also ich könnte jetzt so, sagen wir mal, so eine Oma anrufen. Wäre mir auch egal, klar. Wäre mir auch egal. Wäre doch vielleicht ja noch interessanter als jetzt so ein... Aber wenn jetzt ein 16-Jähriger anruft... Gut. Naja, wenn ein 16-Jähriger anruft, ist es doch okay. Ich meine, wenn man da irgendwelche Themen findet... Ja. Bevor man da stumm nebeneinander herläuft... Also spazieren, aber wir sagen schon mal spazieren in Berlin. Ja, oder Fahrrad fahren, wie gesagt, zum Beispiel. Oder Fahrrad. Ja, macht natürlich auch Spaß. Aber da kann man doch ja nicht quatschen. Da muss man doch lieber hintereinander fahren, echt? Kann man da nicht quatschen, man kann da gemütlich fahren. Naja, und dann zack, coole Bon, fliegt man voll auf die Fresse. Nicht? Ja, deshalb fährt man ja langsam. Hübsch. Naja, okay. Raimund, ja. Dann würde ich das jetzt mal so machen, dass ich dich jetzt mal rausstelle zu Gerald. Aha. Der würde da quasi deine Telefonnummer aufnehmen. Ja. Und dann würden wir jemanden suchen. Gut, aber ich nehme jetzt erstmal noch Kandidaten, die selbst jemanden suchen, erstmal in Empfang. Ja, alles klar. Ja? Okay, gut. Okay, dann bleib mal in der Leitung. Gerald nimmt dich quasi in Empfang. Okay, mach ich. Danke. Okay, tschüss. Gut. Oh, Kinder, es ist anstrengend. Von daher muss ich jetzt kurz erstmal wieder... Also, wir suchen noch weiter. Bis jetzt hat sich Raimund gemeldet. Der sucht praktisch einen Spaziergangsbegleiter. Am Wochenende, Samstag, so um 1 Uhr ungefähr. Entweder im Wannsee, der kennt praktisch nur den Wannsee. Oder aber ihr macht ihm einen Vorschlag... Und würde dann eben noch ein bisschen quatschen wollen und so weiter. Also wer dann da Interesse hat, kann dann nachher anrufen, dann versuchen wir das irgendwie so zusammenzukoppeln. Und ich würde jetzt erstmal, ich muss jetzt unbedingt, dass zwei Menschen in die Falle können und wieder Fernsehkickern können oder irgendwie was anderes machen, muss ich jetzt mal eine Musik spielen. Und zwar Bruno Franceschini, der spielt bei Föhn mit, ist, macht aber noch seine eigene Scheiße, also sein eigenes Zeug. Hier Föhn, wisst ihr noch, www.haben-sie-noch-alte-schrippen.de. Also habe ich mal vor einer Weile gespielt, hat eure Aufmerksamkeit erregt. Die spielen am Freitag im Grünen Salon in der Volksbühne, da an der Volksbühne angegliedert, Grüner Salon am Freitag, Uhrzeit weiß ich jetzt nicht genau, könnt ihr selber rauskriegen, wenn es euch interessiert. Ich bin ja hier nicht eure Hortnerin, dass ich euch jetzt alle so ganz genau vorsagen muss. Der hat jetzt auch mal so ein eigenes Projekt, Bruno Franceschini und Band. Und davon hören wir jetzt einen Titel, den ich praktisch nicht direkt aussprechen kann. Ah, falsch! Thank you. Kette rauchen. Wir werden mehr zu trinken brauchen. Was du haben willst, ich bring es dir. Und wenn du es nicht mehr willst, dann gib es mir. Ich bring's zurück. Lass uns zusammen jünger werden. Jünger als wir beide jemals waren. Schau mich an, wir haben Geld, wir haben alles. Selbst Erfahrung haben wir. Vielleicht mehr als uns gefällt. Zeit wird also auch zerstörerisch. Doch das ist so toll, sage ich. Dann ist es halt zerstörerisch. Bitte, kann sein, glaube ich. Dann ist es halt zerstörerisch. Doch es ist auch toll. Unser Leben lässt sich, glaube ich, mir noch immer ruinieren. Es ist so leicht, ich zeige es dir. Du wirst Verluste spüren, doch bis dahin sollten wir das Lügen vielleicht noch etwas mehr perfektionieren. Freundin, eine andere Welt wäre vorstellbar, in der es immer Tag ist, immer hell ist. Stell dir vor, die wahre Welt, in der der Schlaf dein bester Freund ist und der Wunsch ein guter Welt und nicht der Verräter. Questa vita ci consumerà, io che ti dico, sì, ma cosa vuoi di più? Va bene, allora ci consumerà, può darsi, forse sì, credo di sì. Va bene, allora ci consumerà, sì, ma in fondo, cosa vuoi di più? Sei potente o zerstörere, doch das ist so toll, sage ich. Dann ist es halt zerstörerisch, potente, kann sein, glaub ich. Dann ist es halt zerstörerisch, doch es ist auch toll. Franceschini, du kannst das alles haben, heißt die CD. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Keine Hektik, Kinder, ihr könnt auch hier anrufen. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Genau, ansonsten ruft ihr direkt hier an, Alter. Die Nummer habt ihr jetzt irgendwie. Leute, die jemanden für etwas Spezifisches brauchen. Da würde ich dann versuchen, Menschen helfen. Menschen soll die Sendung eine richtig in tiefst christlichem Sinne eine Vorweihnachtssendung, die der Bekämpfung wohlstandsgesellschaftlicher Einsamkeit dienen soll. Kann man hier anrufen, würde ich versuchen, hier Partnerschaften herzustellen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ist Nana. Nana? Mhm. Hallo Nana. Ich suche jemanden zum Schachspielen. Echt? Hm? Da gibt's doch aber tolle Computer, Nana. Ja, aber das ist mir zu doof. Wie alt bist du? 27. 27? Von wo aus rufst du an? Aus Kaulsdorf. Kaulsdorf? Naja, das ist nur deswegen ganz. Willst du jetzt wahrscheinlich auch kein Fernschach spielen, oder? Nee. Wobei, bist du, verfolgst du das so im Internet und so, Schach? Nee, überhaupt nicht. Du bist jetzt nicht so ein großer Schach. Bist du Schachfan? Naja, ich setze mich gerne mit dem Tee hin und spiele gerne so mal Schach. Ja, aber bist du jetzt nicht so, welche Spielstärke so bist du? Kann man das irgendwie eingrenzen? Ja, naja, also nicht besonders stark. Nicht besonders stark? Nee. Na, das aber ist doch. Ich würde schon gerne mit jemandem spielen. Ja, aber so ein Großmeister, der was? dass ich ein bisschen kann, damit ich noch ein bisschen was lernen kann. Ach so, aber dafür gibt's da nicht so viel. Wie kommt man denn so zum Schachspielen und wünscht sich, dass man Schach spielen könnte, ohne dass man einen Schachspieler hätte? Naja, manchmal habe ich schon jemanden so zum Schachspielen, aber im Moment gerade nicht. Da bin ich eigentlich ziemlich so zu Hause, weil ich gerade ein Kind gekriegt habe. Und ja, und naja. Wen hast du sonst zum Schachspielen gehabt? Na, so Kommilitonen oder... Ach, studierst du? Ne, ich habe studiert, ich bin schon fertig. Also, und was hast denn du studiert? Umwelttechnik. Aha. Ja, wartet alle so an Studien. Der dauert richtig dann so 10 Semester und so? Nee, das ist halt in der Fachhochschule. Ja. Ganz schnell. Hm? Wie lange dauert das gedauert? Na, 4 Jahre. Also bei einer Uni dauert so die Studien immer sehr lange. Und wohnst du in Kaulsdorf jetzt in so einem wenigstens umwelttechnisch okayen Haus? Im Moment noch nicht, nee. In einer normalen Mietwohnung? Nee, in so einer Hütte. In so einer Hütte? Mhm. Was ist denn für eine Hütte? So eine Laube von deinen Eltern? Ja, so ungefähr. Also von so einem alten Opi, der hat immer gewohnt. Was ist mit dem jetzt? Der ist schon tot. Und das ist jetzt so eine Holzhütte? Da wohnst du jetzt mit deinem Kind und der Wind pfeift durch die Ritzen? Ja, mein Mann ist auch noch da, aber der spielt nicht gerne mit mir Schach. Und ach so. Aber der könnte sich doch wenigstens um die Umwelttechnik der Hütte ein bisschen verdient machen in der Zwischenzeit. Ja, nee, der muss auch studieren. Der ist nämlich noch nicht fertig. Ach so, aber was würde dein Mann dazu sagen, wenn jetzt so ein gut aussehender, hochgewachsener 29-Jähriger, schwarze Haare, aber strahlend blaue Augen, da praktisch bei dir in der Hütte auftauchen würde und dich schachmäßig bezirzen? Na, der möchte eigentlich lieber, dass sich eine Frau meldet. Also das findet er schon nicht süß. Echt? Mhm. Ah. Obwohl mir das nicht unlieb wäre, wenn sich ein Mann meldet. Ehrlich? Naja, ich weiß nicht. Ich komme irgendwie mit Männern besser zurecht als mit Frauen. Aber naja. Ja, aber dann kommst du unter Umständen mit deinem Mann schlechter zurecht, oder? Nee, ist ja mein Mann. Nee, da komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Aber ist jetzt aber für jeden, der jetzt anruft, der ein Mann ist und mit dir Schach spielen wollte, ist es jetzt natürlich irgendwie auch eine Bedrückung. Die Vorstellung, ihr sitzt dann da in der Holzhütte von Opa ist tot und dein Gatte sitzt quasi in der Küche dreuend. Und man hört immer so den Besteckkasten klappern und man weiß nicht genau, ob er nicht jetzt gerade Brotmesser gegriffen hat. Mensch. Der ist ja auch dann vielleicht ja nicht da. Na, das macht's ja noch besser. Das wird er ja gerne hören, oder? Ja, du, da war heute wieder der Schachspieler, aber du warst ja nicht da. Eieiei. Naja, egal wie, ist jetzt nicht meine Verantwortung. Du suchst jetzt, wann hast du wie Schach gelernt und Schach gespielt? Na, als Kind habe ich schon gelernt und dann habe ich immer mal so... Weil so direkt ein Frauensport, also ich meine, oder so sagen wir mal, klassische Image ist ja, dass es ein Frauensport eher nicht so ist. Ja, nee, also ich sehe jetzt auch nicht. Ich habe einfach das gelernt von meinem Opa früher. Ja. Und findest du es gut? Ja, und jetzt ist, ja, finde ich es auch gemütlich, so da zu sitzen, Tee zu trinken und Schach zu spielen. Ja, finde ich schön. Ja, super. Okay, Schach spielen, Tee trinken. Dann würde ich mal mich drum bemühen. Ich suche mal jetzt praktisch noch einen, der auch was sucht. Und dann würde ich mal welche suchen, die als gefunden zu bezeichnen werden. Wenn du verstehst, was ich meine. War jetzt ein bisschen wirr geredet, aber... Oder du bist ja Schachspielerin. Ja, ich würde auch gerne... spazieren gehen. Also nee. So ab 25 würde ich gerne sagen. Ja, ach so, kannst du noch einschränken. Genau, ab 25. Mann wäre schön, Frau wäre praktischer. Ja, ist egal, ja. Naja, ich will mich da nicht einmischen. Ja, okay. Du, dann würde ich dich mal zu Gerald rausstellen. Der würde so deine Telefonnummer und so aufnehmen. Und dann, wenn wir jemanden haben, dann versuchen wir mal, uns auszutauschen, okay? Okay, danke. Super, vielen Dank, bis gleich. Tschüss. Tschüss, Nana. So, dann würde ich jetzt mal noch einen, der was sucht, suchen. Und dann würde ich welche suchen, die das, was gesucht wurde, bereit sind, darzustellen, zu erfüllen, zu sein, irgendwie, also so, ihr versteht schon, was ich meine, oder? Oh Gott, manchmal ist echt nicht leicht, hallo? Den hallo, entsprechenden Kutner. Ausdruck zu finden. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist der Norm aus Prenzlau. Norman. Genau. Norman aus Prenzlau. So sieht's aus. Oh Mann, das ist ja auch schwere Schicksal, Prenzlau, oder? Auch eine gebeutelte Stadt. Na, wenn klar. Nicht der Marktkauf wäre und der Dom. Oder? Ja. Und die Bushaltestelle. Die drei zentralen Punkte. Ach, da gibt's noch wesentlich mehr. Ja, echt? Was ist die coolste Ecke in Prenzlau? Boah, ja, was ist die coolste Ecke? Ich war im Sommer in Prenzlau und war total deprimiert. Ja, was hast du denn hier gemacht? Na, gekickt. Ja, was hast du denn hier? Ja, das darf man wahrscheinlich nicht machen, meinst du? Man muss die Sonnenbrille aufsetzen, oder wie? Na, war im Dom zum Beispiel. Ja, im Dom war ich noch nicht. Nee? Nee. Warum denn nicht? Du bist ja doch Prenzlauer. Ja, aber auch noch kein Ur-Prenzlauer. Na, und noch eine Cola trinken. Hat eine Cola trinken? Eine Cola trinken! Mann, war das deprimierend. Mhm. Und Karten knacken, oder was? Was knacken? Karten knacken. Wie denn Karten knacken? Nein. Nein, nur so. So, sag mal, aber Norman, du suchst jetzt, suchst du auch jemanden? Ja, ich suche. Also ich suche jetzt Leute, die jemanden suchen. Um dann Leute zu suchen, die für die, also finden. Ja, und zwar suche ich jemanden ganz dringend, nicht für mich, sondern für meinen Bruder. Hoch zum Schachspielen. Ah, oh, Prenzlau. Das ist natürlich blöde. Nee, aber warum ruft dein Bruder nicht an? Nee, dann soll er selber anrufen. Ja, kann er doch. Warte mal, kleinen Moment, Cody. Ja. Hallo? Ach, jetzt ist jetzt hier so eine Umleitungstelefonum. Sebastian. Jo, hallo. Oh, Bockum hier. Hallo? Ist das jetzt so eine Konferenzschaltung oder nicht? Genau so sieht's aus. Na, warum könnt ihr euch da nicht unterhalten? Ihr seid doch Brüder. Naja, wir erzählen. Kannst du mal deiner Verlobten da hinten einen alten Strumpf in den Mund stecken, dass sie nicht so kreischt? Ja, da bin ich gerade nicht. Dann fährst du gerade von anderen im Mund stecken, aber. Mensch, jetzt komm ganz vorsichtig. Du suchst jemanden zum Schachspielen? Wer kichert denn da immer so? Wer kichert denn da immer so im Hintergrund? Na, Entschuldigung. Ja, na, das macht einen aber verrückt. Ich nehme das mit dem Strumpf wieder zurück, aber trotzdem, das macht einen natürlich verrückt. Ja. Jo, na, musst du mir finden hier. Ich wohne in Prenzlau. Naja, muss ich nicht. Naja, vielleicht finde ich ihn. Weiß ich auch nicht. Wie heißt du denn? Warum muss denn dein Bruder für dich anrufen? Ist das dein großer Bruder oder dein kleiner Bruder? Das ist der große. Der große Bruder? Ja, und der kann gratis telefonieren. Das ist ja der Dude an der ganzen Sache. Okay, ihr seid aber echt Pfennigfuchser, oder? Naja. Das heißt, wenn du jemanden anrufen willst, dann ruft der vorher dich an. Ob du jemanden anrufen willst, dann sagst du, ja, du willst jemanden anrufen, genau. Dann ruft der den an und dann ruft der dich an und macht eine Konferenzschaltung. Naja, und dann telefonierst du für umsonst. So ist es. So muss das sein. Ja. Damit er mehr hier zum Schachspielen hat. Ja, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich in so eine Familie einheiraten wollte, aber ist ja so nicht mein Problem. Wie heißt du denn, du kleiner... Will der auch nicht heiraten. Kleiner Bruder von Norman, wie heißt du denn? Ich heiße Opossum. Opossum? Ja. Sag mal, deine Freundin platzt wieder schier vor Vergnügen, oder? Ja, da kann ich auch nicht für. Doch, ich möchte mal Opossum. Naja, ja. Opossum. Du suchst jemanden zum Schachspielen? Ich suche ihn zum Schachspielen. Aber warum denn? Naja, weil ich das eigentlich immer ganz lustig finde. So kann man schön ein Bierchen beitrinken, ist doch ein schöner Zeitvertreib. Na gut, es gibt offensichtlich die Teetrinkerfraktion bei den Schachspielern und die Biertrinkerfraktion. Du zählst eher zur Biertrinkerfraktion Prenzlau. Insofern würde ich dich auch raussetzen. Gerald Kötter-Heinrich würde deinen Namen und deine Telefonnummer aufnehmen. Und wenn wir da im uckermärkischen Umfeld einen biertrinkenden Schachspieler finden, dann hast du Glück gehabt. Ja, das wäre top, alles klar. Okay, super. Ja, man riecht sie. Naja, sehen wahrscheinlich nicht. Man sieht sie. So, Kinder, jetzt machen wir erstmal hier, ach, erstmal wieder eine fetze Musik. Echt so ein, ich weiß nicht, ob er von wem der Song, aber ist jetzt egal, hören wir uns jetzt erstmal an. Und zwar hören wir jetzt hier erstmal Dead Moon, Play With Fire. Ist ja noch von anderen. Naja, ist jetzt eher, dann hören wir jetzt erstmal Albert Kuvertzin und Jatka. Der hat so eine Coverplatte auf, also ist eigentlich auch so ein mongoloider Kehlkopfsänger und hat dann aber hier wunderbar, naja, ich muss es doch nicht alles erzählen, oder? Albert Kuvertzin, Jatka Recovers 2005 heißt die CD, Play With Fire. the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you play with fire. Your mother, she's a mujer, his songs a bloke in St. John Wood, and your father, the man there with her, if he only could. But don't play with me, 'cause you play with fire. Das war nochmal Dead Moon mit Play With Fire. Vorher Albert Kuvertzin mit Jatka. Und dann, ach, na, so soll es aber nicht sein. Und danach nochmal Dead Moon. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Deutsche helfen Deutschen, Menschen helfen Menschen, ist der Inhalt dieser Sendung hier. Wir suchen Leute, die jemanden suchen, der mit ihnen, in diesem Fall, was den Raimund betrifft, spazieren gehen in Berlin am Samstag zum Beispiel, was die Nana betrifft, Schachspielen mit Tee trinken, oder was Opossum in Prenzlau betrifft, Schachspielen mit Bier trinken. Vielleicht sollten wir jetzt mal versuchen, eine Runde zu machen. in der Leute, die jetzt gerne etwas davon machen wollten, hier anrufen können. Alle anderen können ja in der Zwischenzeit mal auch kurz den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Schachspieler, Spaziergänger bzw. ein letzter Suchen, Wünschender können hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Und zwar, bist du jetzt? Ich würde gerne noch jemanden suchen. Ach so, was? Wer bist denn du? Ich bin Werner aus Stück unter Bestensee. Werner, Bestensee. Ja, ja. Und zwar. Was ist denn da noch in der Nähe in Bestensee? Na, Bestensee reicht ja schon mal. Bestensee also reicht schon mal, stimmt, ja. Und ein Stück drüber ist halt Königs Wusterhausen. Ah, ja. Jeder, da fährt ja die Bahn durch. Ja, ja, genau. Ja, so, und du suchst jetzt jemanden, Werner, wofür? Ich suche jetzt quasi jemanden, also könnten noch mehrere sein, ja? Die mir helfen, meine Wohnung aufräumen. Also, das ist quasi aufräumen, Staubwischen, waschen. Aber warum sollten die man machen wollen, wenn er nicht total bekloppt ist? Also ich meine, wir sind ja in der Sendung, Menschen helfen Menschen. Stimmt, oder? Ja, hast du auch wieder recht. Und ich würde auch dem einen oder anderen einen Tee oder ein Bier anbieten, ja? Ob ja? Ich jetzt beim Schach sitze oder, ja? Ja. Und die, ja. Kann ich mir, oder dann, also bei dir, da finde ich ja, ist es richtig, da muss es ja um Tauschen gehen. Was würdest du denn als Gegenleistung anbieten, außer einem Bierchen? Na, alles. Was kannst, bitte, was kannst du? Also du sagst, aufräumen kannst du selber, fällt dir schwer. Da wärst du froh, wenn dir jemand helfen würde. Ja. Aber was fällt denn dir leicht? Außer Geld ausgeben und Bier trinken. Was fällt mir leicht? Ja, was du dann für jemand anders machen könntest. Naja, können wir erstmal nochmal offen lassen, Werner? Ich würde dich auch rausstellen zu Gerald. Hä? Der nimmt deine Telefonnummer auf und wenn sich jetzt jemand ein Irrer anruft hier und wie, sagt, Gerald, ja, will mir helfen, oder? Nee, der nimmt nur deine Telefonnummer auf und wenn jetzt aber jetzt sich irgendein Irrer meldet, der dir beim Aufräumen helfen will, ja. Im Bestensee, ja. Dann würden wir mal euch zusammenschalten. Dich, ja, aber ich lasse doch keinen Irren in meiner Wohnung. Zurückrufen. Naja, aber wenn du jetzt verlangst, dass jemand deine Wohnung aufräumt, dann kann doch wahrscheinlich nur ein Irrer sein. Ja. Also insofern, willst du jetzt nun oder nicht? Na denn, sollen wir jetzt jemanden suchen, der aufräumt oder nicht? Na denn lieber ihn zum Pilze suchen. Na denn machen wir mal Schluss. Na, okay, denn niemanden suchen zum Bude aufräumen. Werner? Ja? Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Nee. Na, wenn du so schnell vom Wohnung aufräumen zu Pilze suchen kommst, dann scheint mir dein Anliegen nicht jetzt wirklich so ein gewissermaßen notgedrungener, also gequälter Hilfeschrei gegen Himmel zu sein, sondern ausgedacht. Wenn du mir nicht helfen willst. Ja, ich will ja sowieso nicht helfen, Heiko, und ihr sagt, dass ich dir helfen will. Aber Werner, ich denke, dass du jetzt hier gewissermaßen eine Notrufnummer praktisch missbrauchst. Von daher überlege ich, ob ich dich nicht vielleicht auch anzeigen könnte sogar. Wo denn anfängt? Weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Bitte, bitte. Ja, bitte, bitte. Dass ich mich da noch bedanke für. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Flori. Flori. Jo. Suchst du jetzt oder bist du bereit zu... Nö, ich habe ihn nur irgendwas schnell runtergeschluckt. Was heißt denn das denn? Was hast du runtergeschluckt? Ärger, Frust, ach so. Nee, ich habe gefragt, ob du jetzt jemanden suchst, auf Partnerschaftssuche bist oder ob du dich hier quasi wie Sauerbier als Partner anbietest. Also erstmal würde ich Werner helfen. Werner? Ja, den habe ich gerade rausgeschmissen. Jetzt wolltest du bei dem aufräumen. Beim Zugucken, der würde mir helfen. Ach so. Nee, ach, das ist schon... Nee, jetzt wirklich irgendwie darum, dass man entweder man will oder man will nicht. Aber du willst tendenziell eher nicht, würde ich mal sagen. Nee, ich würde aber selber einen Verein gründen, so einen Vorschlag machen... Ich würde jetzt gerne erstmal welche suchen, die Helfer sind, denen jetzt nicht geholfen werden muss, sondern die Spaziergänger bzw. Schachspieler sind. Verstehst du? So, und ja. Dann würden wir vielleicht danach die nächste Runde machen und dann könntest du, was willst du für einen Verein gründen? Na, also ich muss immer so hart arbeiten und suche da junge Mädels, die meinen Rücken massieren wollen. Naja, okay. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich bin's nochmal. Grüß dich, Kuttner. Wer bist du denn? Ich bin Olli. Ja und? Ja, Mensch, pass auf. Und zwar rufe ich nochmal wegen der süßen Mausi an. Nana, wissen. Ja, so wird es nicht. Die ist verheiratet, die hat gerade ein Kind. Mann, ich wollte ja nicht gleich. Sie sucht jemanden zum Schachspielen. Ja, Mann, deshalb will ich ja mit dir Schach spielen, weißt du? Also, kommen wir da zusammen? Na, weiß ich auch nicht. Geh nee, rein. Mach mal irgendwas, weißt du? Ja, warte, jetzt mal ganz ruhig, von wo rufst du an? Berlin, Prenzlauer Berg. Berlin. Gerald, jetzt rufen wir mal, wollen wir Nana mal anrufen? Jetzt rufen wir mal. Jetzt bleib du mal hier ruhig. Ja. Also dann, um das jetzt vielleicht mal schnell zu machen, wer jetzt vielleicht aus der Fraktion stammt, die mit Nana Schach spielen wollten, die also sich vorstellen könnten, wirklich bei einer Tasse Tee Schach zu spielen? Warte, ich rufe die Weißtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Und dann kicken wir mal weiter. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Potenzielle Schachspieler. Hallo, Nana. Warum wird nicht hier nichts? Gerald? Ach, jetzt meldet die sich nicht. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, hier ist René. Hallo, René. Weswegen rufst du jetzt an? Ich suche ein paar Leute zum Gottschalk zocken. Mann, warte doch mal, jetzt werden doch erstmal Leute gesucht, die möglicherweise selber Schach spielen können. Schach spielen wollen. Achso, dann bleibst du mal hier in der Leitung. Hallo? Deswegen rufst du jetzt an? Rufst du an, wenn du Schach spielen willst? Na klar, will ich Schach spielen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, natürlich. Okay, dann bleib mal hier. Und du willst auch Schach spielen? Ja. Nein, glaube ich dir nicht. Weswegen rufst du jetzt an? Ich rufe an, weil ich bei der Bundeswehr Schachspielen gelernt habe und das vorhin im Radio gehört habe und schon gerne mal wieder spielen würde. Aber hier in Berlin leider auch noch keinen gefunden habe, mit dem ich spielen kann. Ach so, dann habe ich jetzt mehr für dich. Nein, ich suche Nana. Jetzt mach mal. War erstmal ganz ruhig. Den schmeißen wir schon mal raus. Der ist zu laut, oder? Hallo? Hallo? Ja. Ja, jetzt mal ruhig. Jetzt mal ganz. Wer hat denn da sein Radio an? Warte mal kurz, ich mach aus. Oh Mann, Kinder, ihr seid aber auch schwer vom KP. So was will ein Schachspieler sein. So, du willst Schach spielen? Ja, natürlich. Hier habe ich jemanden für dich. Ja? Ja, hallo, anderer. Stranger, ja, melde dich. Du willst auch Schach spielen in Berlin? Ich will auch Schach spielen in Berlin. Ja, wie heißt denn du? Markus. Markus. Und wer war der andere? Olli, Mann, Dicker. Markus und Olli. Naja, das kann ich mir doch nicht merken, immer die ganze Zeit. Warum habt ihr denn alle immer verschiedene Namen? Ey, das ist ja echt scheiße, könnt ihr euch nicht mal auf jeden Namen einigen? Ich hab da auch nur einen Namen. Wollte ich gerade sagen, können nicht alle Kunden heißen? Ja, oder sich einen anderen Namen suchen, so. Ach, und ihr würdet jetzt beide Schach spielen wollen miteinander? Nein, Mann, ich suche Nana wirklich jetzt. Also nein, stimmt nicht. Nein, es geht nicht um Nana, es geht um Schachspielen. Ja, wenn du Nana suchst, dann mache ich jetzt hier sofort Schluss. Nein. Doch, gut. Mal Schluss, sofort ist Schluss gemacht. Jetzt müssen wir für dich jemanden suchen, der Schach spielen will, wa? Durchaus. Ja, mal kicken, ob jetzt hier ein Schachspieler ist. Willst du Schach spielen? Na klar will ich Schach spielen. Bist du dir sicher? Ja, sicher. Wie heißt denn du überhaupt? Tim. Tim? Mhm. Und du willst jetzt mit Olli Schach spielen? Nee, mit Nana. Olli hat den gerade ausgesprochen. Schwupp raus. Nee, ja nicht. Olli ist noch drin, oder? Nee, Markus. Markus, bist du Markus? Ich bin Markus, ja. Du bist Markus, genau. Markus. Sag mal, jetzt haben die sich hier alle auf das Mädel kapriziert. Das ist dann aber immer die höllische Gefahr dabei, oder? Durchaus, wenn man als Frau im Radio anruft. Ja. Aber Kaulsdorf ist von mir 5 Minuten, deswegen habe ich eigentlich auch nur angerufen, weil Prenzlauer ist mir ein bisschen weit. Prenzlauer ist klar, das kommt jetzt hier nicht in Betracht für dich. Aber vielleicht finden wir... Aber geht's jetzt um Schachspielen oder um Mädels? Schachspielen. Geht's wirklich um Schachspielen? Mir geht's tatsächlich um Schachspielen. Mädels gibt's in Berlin genug, also... Dann will ich jetzt hier nicht ruhen, bevor ich dir nicht einen Schachspieler gefunden habe. Hallo, willst du auch Schach spielen? Na klar will ich Schach spielen. Bist du dir sicher? Ja. Sag mal den Eröffnungszug, den klassischen Eröffnungszug, den du immer machst. Bauer vor 2 Felder. Na Mensch, Bauer vor 2 Felder, jetzt sag doch mal richtig. Ja, geht doch nur 2 oder 1. Ja, naja, E7 auf E6 oder irgendwie sowas sagt man doch da. Ich setze das Ding 2 Felder vor. Markus? Ja? Meinst du, das wäre jetzt ein Schachspieler für dich? Naja, keine Ahnung. Ich meine, das sind halt Hobbyspieler. Ich kenne auch keine Begriffe vom Schach. Ich kann es halt nur spielen. Du bist auch Hobbyspieler? Ich bin Hobbyspieler. Na, wie gesagt, bei der Bundeswehr ein bisschen. Immer so in den Pausen sind dann Ja, immer wenn man gerade keinen Krieg ist, schön Schach gespielt. So sieht's aus. Ja, genau. Spitze. Hallo, anderer Stranger, wie heißt denn du? Ja, immer noch Tim. Wenn du mich nochmal rauskickst, rufe ich nicht nochmal. Immer noch Tim, ich schmeiß dich. Macht mir keine Sorgen, dich sofort wieder rauszuschmeißen. Ja, das denke ich mir. Dann Tim, du willst jetzt mit Markus Schach spielen? Na klar, als du. Ja, ehrlich? Ja, immer her. Und aus Frankfurt komme ich auch manchmal. Aus Frankfurt, Thema, aber der aus Frankfurt weg, am Main, der ist jetzt schon weg. Ja, das ist ja schon lange her. Aber wo bist denn du, Tim, eigentlich? Ich bin jetzt in Berlin, bin gerade von Dresden nach Berlin gekommen. Aber was, und morgen bist du wieder weg, oder wie? Das heißt, du musst jetzt heute Nacht noch spielen, oder was? Nee, heute Nacht, das wäre auch nicht schlecht. Du sag mir, wo ich hinkommen soll, ich bin dabei. Naja, in der Nähe von Kaulsdorf. Von Kaulsdorf, wie kommst du hin? Bei Markus, wo bist du denn gerade? Ich bin in Marzahn. Marzahn. Ja, aber wohnst du denn da in Marzahn? Nein, ich wohne nicht in Marzahn. Er wohnt in Marzahn. Ja, naja, ich meine ihn ja. Okay. Wenn ich mit Namen einstehe. Na, weil der jetzt erst, naja, Tim, weil der doch aus Dresden gekommen ist, jetzt bin ich hier völlig durcheinander. Völlig wirr und wahr, wa? Tim, genau. Du, warum bist du denn aus Dresden gekommen? Ja, weil es nachts schöner ist in Berlin als in Dresden. Und du bist tagsüber immer in Dresden und nachts in Berlin, oder wie? Ja, nur manchmal. Na, bist du jetzt erreichbar in Berlin, dass ich der, Markus einen zuverlässigen Schachpartner... Ich komme auch nach Kaulsdorf nachts. Dass der einen zuverlässigen Schachpartner hätte, den Markus. Sowieso, auf jeden Fall. Oh, Kinder, seid ihr anstrengend. Dann stelle ich euch jetzt... Dann, oh, ich kann nicht mehr. Ach, was, komm. Was denn? Na, das macht mich hier völlig fertig, jetzt mal ganz ehrlich. Boah, ich höre dich hier doppelt, das macht fertig. Ich höre dich im Radio und im Regio hier. Das gibt's doch gar nicht. Ja, der macht doch das Radio aus. Ja, dann höre ich ja auch nur die Hälfte hier. Ich wäre gleich... Ich wäre gleich verrückt. Dann würde ich euch jetzt mal auf die Warteschleife setzen und Gerald Kötter-Heinrich soll euch mal zusammentun. Na, das hört sich doch aus. Einverstanden und die praktisch die Nummern und dann könnt ihr euch miteinander unterhalten. Oder schließt euch einfach so zusammen und dann könnt ihr... Oder ihr könnt euch ja jetzt noch mal unterhalten, ob ihr sympathisch seid. Will ich nämlich auch mal hören. Los, unterhaltet euch mal. Dass ihr mal... Aber auf eine Art und Weise, dass ihr rauskriegt, ob ihr sympathisch seid. Komm, lass uns mal unterhalten, dann kommt der Kuttner auch klar hier. Tag, Tim. Tag, Markus, grüß dich. Ich hab dir das noch nicht so ganz verstanden. Du bist aus Dresden nach Berlin gekommen. Bist du jetzt fest in Berlin, oder? Nee, ich bin immer mal in Dresden und in Berlin. Und ab und zu auch noch in Nürnberg und in Frankfurt. Also ich bin so permanent unterwegs hier. Was machst du denn? Bist du Staubsaugervertreter, oder wie? Ah, Staubsauger. Ich verkauf doch keine Staubsauger. Versicherung, oder was? Ja, um Gottes Willen. Da wird ja alles noch schöner. Finanzdienstleistung hier, oder was? Nee, ich höre Radio. Und das die ganze Nacht, wenn ich am Auto fahren bin. Und telefonieren tue ich auch noch dabei. Unglaublich, oder? Unüberschaubar. Aber was machst du denn immer in Nürnberg und in Frankfurt und in Dresden? Na, da arbeite ich teilweise. Oder lasse ich arbeiten. Wie denn? Ja, wie? Na, was denn? Ja, was denn? Im internationalen Frauenhandel natürlich. Boah. Na, ach Quatsch, ich verkaufe Schachfiguren. An der Haustür. Ja, ja, ja. Damen, wa? Was meinst du, wie die Leute gucken, wenn du da stehst und denen sagst, hey, ich dachte, mein Name, ich verkaufe die Schachfiguren. Spitze, da macht man irre Umsätze, oder? Ja, aber ohne Ende, du. Was meinst du, vorher so elfenbeinhandgeschnitzte Schachfiguren sind? Eieiei. Ja, ist klar. Ja, wie machen wir das jetzt mit der Nummer hier? Ach so. Ja, naja, erstmal seid ihr euch denn überhaupt sympathisch, will ich jetzt mal wissen. Ja, jetzt stellt euch doch mal gegenseitig ein bisschen Fragen. Dass man rauskriegen kann, ob ihr euch sympathisch findet. Ja, cool, für ein Schachspiel. Jetzt ein Schachspielen? Jetzt wollt ihr Schachspielen? Nein, wir kennen uns doch sowieso nicht so über das Telefon. Na hier, der Dresdner Finanzdienstleister und Frauenhändler wäre ja bereit, noch nach Kaulsdorf zu fahren, hat er gesagt. Nee, das ist mir aber heute nicht mehr so eben, weil ich morgen auch relativ früh raus muss. Ich hatte vorhin sogar... Du heute Nacht auch wieder nach Dresden zurück, ne? Echt? Ja, klar. Wann wollt ihr dann spielen? Ja, das müssen wir uns mal ausmachen. Dazu brauchen wir ja mal eine Nummer quasi. Sag mal, Markus, du musst morgen wieder, raus, weil morgen wieder Krieg ist, oder was? Nee, Bundeswehr ist schon lange vorbei. Krieg ist schon lange vorbei erstmal. Nee, ach, Bundeswehr ist vorbei. Ach so, und jetzt? Na, jetzt bin ich Versicherungsvertreter. Ach echt? Das ist wahr. HMI? Spitze. Hä? Ja! HMI oder was? Und ja, der hat wahrscheinlich eine Schachverlierversicherung. Eine Schachverlierversicherung hat er längst abgeschlossen. Und jetzt sucht er nur Leute, mit denen er spielen kann, die ihn besiegen, um dann fett zu kassieren. Das ist aber richtig hier hinterfotzig so. Mein Lieber, das ist schon. Quasi mit Netz und doppelten Boden, aber ja, ohne Ende. Ja, aber echt, was hier ja, an dann verkaufe ich dazu ein paar teure Schachfiguren und dann passt das. Was hier für Pack unterwegs ist, ey, man glaubt es nicht, oder? Sack und Pack, unglaublich. Ja, ne? Sack und Pack. Ach so, na denn, ich stelle euch jetzt mal raus und Gerald, kannst du die so zusammenstellen, dass sie noch weiter miteinander reden kann, dass sie ihre Telefonnummern austauschen?

metal. Real welfare benefit reports. Jay McCarthy, approximately 10-15 days. I got down. I was depressed. It was Dr. Buck's letter. Dr. Buck's letter. Cue myself up. Put the radio on. Get the magazine out. And read about the essence of tongue. Checklist. I never leave home without one. Sunglasses, I wear them all year round and seem to need them more often. Here's a habit. Music, cassettes, CDs, 3 Palm Pilots. It's my lifeline. I think it's my PA's computer. She runs my diary and I download it. 4 Mobile phone. 5 Amex card. They made such a fuss about giving it to me, but I spent more time getting it turned down. I was in the realm of the essence of tongue. Paul Dr. Buck's letter. Are you switching? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Zu suchen ist echt leichter als finden, wa? Im Grunde suchen wir jetzt noch, wir können mal jetzt Nana fast rausnehmen, weil die schon in der Falle ist. Wir suchen jetzt noch für Raimund, jemanden, der gerne am Wochenende spazieren gehen wollte, am Wannsee oder sonst wo immer in Berlin. Oder für Opossum in Prenzlau, jemand, der Schach spielen und Bier trinken. Zwei Tätigkeiten, von denen ich denke, dass sie nicht so ohne weiteres Hand in Hand gehen. Aber immerhin suchen wir jemanden, wer dazu bereit wäre, also am Wochenende in Berlin spazieren gehen wollte, beziehungsweise in Prenzlau Schach spielen und Bier trinken wollte. Sollte hier anrufen... Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ansonsten können natürlich auch noch Leute anrufen, die selbst wieder jemanden suchen. Also ich weiß, vielleicht sollte man das doch ja nicht so 1:1 machen. Einer sucht und wir suchen so lange, bis ich ihn gefunden habe, sondern suchen, suchen, suchen sagen. Und wenn sich ein Finder trifft, dann ist es eben auch ganz schön. Also hier für die suchen, die jetzt gewissermaßen auf der auf Partnerschaftssuche Warte, sind. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche. Einfach anrufen. Geduldet euch, gleich kommt wird schon nicht. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ach, wir müssen nachher nochmal Kein Glück im Osten von Begemann spielen, oder? Das ist jetzt so ein Song, der mir so ans Herz gewachsen ist, besonders in der Live-Version. Machen wir dann auch als nächstes. Hallo, wer ist denn da? Tag, ich bin Marlene. Marlene, hallo Marlene. Marlena. Genau. Marlena, von wo rufst du an, Marlena? Aus Berlin. Aus Berlin und wie alt bist du? Ich bin 22. Nur, also nur so zur Orientierung. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt hier versuchen will, in deine Intimsphäre einzudringen. Nee, nee, schon klar. Ja, okay, super. Du suchst jemanden oder wolltest du jetzt spazieren gehen mit dem Raimund? Ja, also lieber nicht. Ich suche jemanden. Ah, nee, lieber nicht. Was heißt denn lieber nicht? Nein, spazieren gehen, bloß nicht. Du suchst jemanden. Wozu suchst du jemanden? Ich suche jemanden, der das Geschicklichkeitsspiel Diabolo perfekt beherrscht und mir ein paar Tricks beibringen kann. Das ist diese. Genau. Mit dem Seil so? Mit dem, wo man so ein Seil und so ein. Genau, mit so einem Zweistöckern in der Hand und ja. Ein Seil dazwischen. Ach so, wofür brauchst du das? Willst du damit so an Straßenkreuzungen dein Geld verdienen? Bist du praktisch eher so punk-orientiert? Nee, nicht so unbedingt. Also sondern? Ich mache ab und zu so ein bisschen Kinderanimation und kann das auch schon ganz gut, aber mir fehlen halt noch so ein paar Tricks, um die Kinder noch mehr zu begeistern und denen das beizubringen. Ach so, bist du so Hortnerin? Na, ich werde Erzieherin. Ach so, wie ich praktisch? Ja, so. Ich bin ja gewissermaßen auch Erzieher hier und versuche auch immer Tricks anzuwenden. Ja, so ein... Ach toll, Marlena, na das finde ich, da sind wir ja quasi eines Geistes Kind. Könnte man so sagen. Warum hechelt denn dein Telefon so? Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Headset benutze. Ach so. Hast du so Handy mit Headset? Ja. Cool. Wegen der Strahlungen. Wieso wegen der Strahlung? Das ist vielleicht ein bisschen gesünder auf Dauer. Nee, glaube ich nicht. Nein. Nein, da hältst du doch so unter. Also ich glaube, das macht nichts. Aber naja, ist jetzt auch egal. Aber wenn du dich mit dem Headset besser fühlst, geht's dir besser mit dem Headset? Ja, ich habe meine Hände frei. Na, aber wo hast du das Handy jetzt dann? In der Hosentasche. Super. Dann klatsch doch jetzt mal in die Hände. Wozu? Naja, dass ich das höre. Dass du deine Hände frei hast. Ich glaube... Ach, geht doch nicht, oder? Du hältst das Handy wahrscheinlich in der Hand. Natürlich nicht, es ist in meiner Hosentasche. Aber ich fühle mich ein bisschen verarscht, wenn ich jetzt in die Hände klatsche. Nein, du mach doch bloß mal so als Beweis dafür. Ich. Okay. Super. Super. Marlena, 1A, das ist ja spitze. So, du suchst jemanden, der die Abolo-Tricks kann. Genau, ja. Und dir welche verraten würde. Ja, wäre super. Am besten noch jemanden, der sogar mit zwei beherrscht. Mit zwei Diabolos? Ja. Eieiei, wie hast du das gelernt? Einfach so? Einfach so, ja. So im Laufe meines kurzen Lebens. Naja, Marlena, dann würde ich dich jetzt auch... Und damit beeindruckst du dann die Kinder? Ja, unter anderem. Kannst du noch andere Sachen, so Zaubertricks zum Beispiel? Damit kann man doch auch Kinder mal total fertig machen. Nein, sowas macht mein Freund. Der macht eine komplette Kinderschule, der zaubert und... Ach so, kannst du ja von dem doch auch mal ein paar Zaubertricks... Also, das beeindruckt Kinder doch auch immer sehr, oder? Die darf man ja nicht verraten. Nee, sollst du ja auch nicht verraten, aber nein, lass einfach... er verrät sie mir auch. Ach so, er verrät sie... Aber du kannst dir selber ein Zauberbuch kaufen oder einfach erstmal so einen Zauberkasten. Das hilft ja schon mal ein bisschen. Nee? Ja, mal sehen. Ja, aber Marlena, das war total raffiniert von dir, dass du angedeutet hast, dass du einen Freund hast. Weil das nämlich auch wichtig ist, naja, weil immer so Gestörte dann auch immer denken, sie können damit eine Freundin finden, indem sie behaupten, sie können Diabolo-Tricks. So, aber darum, du hast einen Freund und du willst jetzt praktisch nur Diabolo-Tricks kennenlernen. Genau, auf jeden Fall. Und am besten wird es ja von einer Frau. Ja, ist egal, wa, oder? Ist mir ziemlich egal. Ist egal, okay. Also dann würde ich jetzt gleich mal sagen, wer zum Beispiel Diabolo-Tricks kann, sofort hier anrufen. Und dich würde ich aber erstmal auf die Warteschleife setzen und dann würde Gerald deine Telefonnummer aufnehmen. Und wenn wir jemanden haben, dann würden wir dich nochmal anrufen und versuchen, ein Gespräch mit dem Diabolo-Trickser herzustellen. Einverstanden? Okay, alles okay. Klar. Super, dann, genau. Okay, vielen Dank erstmal, Marlena. Jo. Bis hoffentlich dann demnächst, wer Diabolo-Tricks kann und bereit wäre, sich da in seine Kiste blicken zu lassen durch Marlena, kann hier anrufen. Wartet, Berlin. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Leitung voll sind, ist doch irgendwie einer gewissen elementaren Hormongesteuertheit geschuldet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier alle totale Diabolo-Trickser sind. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Naja, das war wohl nicht. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Olli nochmal. Mensch, Kuttner. Olli, sag mal, kannst du Diabolo-Tricks? Nee, Diabolo nicht. Siehste, kurzes Gespräch gewesen. Hallo, wer ist denn da? Hey, ist Martin. Hallo, Martin. Ey, kann zwar keine Tricks, aber ich suche auch noch jemanden. Ach so, wen suchst denn du? Ich suche eigentlich nur jemanden. Ich habe mir jetzt ein Auto gekauft. Wie alt bist du, Martin? Ja, ich bin 19. Und von wo aus rufst du an? Ich rufe aus Tempelhof an. Das hilft ja auch. Tempelhof kann man ja im weiten Sinne oder zu Berlin rechnen, wa? Ja, das ist ja nicht Berlin, ne? Ja, ich suche jemanden, weißt du? Ja. So, ja, genau, du suchst jemanden, deswegen rufst du an wahrscheinlich. Ja, genau. Spitze. Ich suche jemanden, mit dem ich am Auto basteln kann. Ich habe mir jetzt einen Golf 3er gekauft. Auto basteln? Ja, ich suche jemanden, weißt du, der auch was so von Tuning versteht und so. Und tunen so, ja? Ja, so ein bisschen. Was willst du denn da machen? Naja, halt ein bisschen tiefer legen und so, ja. Mein Auto ist das im größten Teil schon gemacht, aber ich suche halt noch jemanden, mit dem ich basteln kann. Und kannst du mir mal erklären, warum man Autos immer tiefer legen muss? Ja, ich weiß nicht, das kommt irgendwie besser, finde ich. Das Fahrverhalten viel cooler. Ehrlich? Ja, halt macht auch mehr Spaß, oder? Da fährt er halt so rum. Und dann ich habe immer mal überlegt, kann man Autos eigentlich auch höher legen? Ich habe immer überlegt, ob ich meins nicht höher legen lassen könnte. Ja, wozu dass man denn? Naja, dass man so Unebenheiten besser ausweichen kann. Ja, aber du fährst eigentlich irgendwie im Gelände, oder? Na doch, manchmal auch im Gelände. Ja, dann weiß ich. Nee? Aber ja, weißt du jetzt auch nicht, ob man Autos höher legen kann? Kann man auf jeden Fall bestimmt. Kann man, meinst du? Ja, gut. Naja, okay. Martin, du suchst also jemanden zum Auto basteln. Genau. Aber du kennst du dich denn schon so ein bisschen aus mit Autos? Ich kenne mich relativ gut aus, weil ich bin ja Kfz-Mechaniker, war Azubi noch. Ach so? Ja, gerade in der Lehre. Ach, und warum? Aber selber kannst du das noch nicht? Ich kann das selber ganz gut, aber ich kenne halt keine Leute, mit denen ich das zusammen machen kann. Weißt du, aber alleine ist das immer langweilig. Ach so, stimmt. Und zu zwei, also du könntest dir dann vorstellen, dass er erstmal dein Auto tiefer legt, dann das Auto von dem anderen tiefer legt. Genau. Dann feststellt, das liegt ja tiefer als deins, dass er deins noch tiefer legt und so. Irgendwie so, bis das Auto überhaupt ja nicht mehr hochkommt. Genau, spitze. Ah, super, ja, du suchst also, ja, wunderbar. Dann würde ich dich auch mal auf die Warteschleife setzen, in der Hoffnung, dass jetzt, aber ich meine, wobei, das scheint mir recht verbreitet zu sein, du kannst ja auch erstmal drinnen bleiben, vielleicht finden wir jetzt praktisch schnell noch einen Autobastler. Also wenn jetzt jemand dabei ist, der sowohl ein bisschen Autobastel-Ahnung hat, wie auch Autobastel-Interesse und eigentlich nur von seiner Autobastel-Einsamkeit genervt ist, der könnte jetzt quasi hier anrufen, da hätte ich jemanden für ihn. Zentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Vielleicht kriegen wir jetzt sofort ihn für dich, dann wäre das natürlich total easy. Hallo? Hi, hier ist Susi aus Verhausen. Ich habe gehört, dass da einer aus Prenzlau, der Opossum heißt, Schach spielen will. Ja! Echt? Ja. Cool, ich kann auch Schach spielen. Und du bist auch so aus der Nähe von Prenzlau? Ja, das ist ein Dorf, das liegt bei Prenzlau. Wie heißt denn das Dorf? Seehausen. Seehausen? Ja. Spitze. Na dann. warte mal, Susi, bleib du mal jetzt mal still. Martin. Ja? Ich setze dich mal auf die Warteschleife. Der Kollege Kötter-Heinrich nimmt deine Daten auf. Und dann sehen wir mal weiter. Und ich würde jetzt erstmal versuchen, die Susi mit dem Opossum aus Prenzlau zu verkuppeln. Alles klar. Okay. Cool. Gut, danke, wa? Martin, bis vielleicht gleich, hoffentlich. Gut. Oh, ist das immer anstrengend, Kuppelsendung. Ja, oh, diese Verbindungssendung. Jetzt, der Kollege Kötter-Heinrich ist jetzt schon beschäftigt. Hast du ihn? Ich glaube, er hat ihn so ja schon. Oh, geil. Na, ich weiß noch nicht so genau. Ja? Ja, sagt er. Na dann will ich mal... Hallo, Opossum? Ja, Opossum ist hier. Opossum! Hi, Susi. Ich hab das schon gehört eben im Radio. Echt? Wollen wir uns mal treffen, so zum Schachspielen und Bier trinken? Ja, können wir machen. Ey, ich mach den fertig. Ach, das glaube ich nicht. Sag mal, kennt ihr euch? Nee. Opossum? Nee. Aber ihr wollt euch jetzt kennenlernen praktisch? Ja. Ja, ja und, aber Susi, du kannst ja wirklich Schach spielen? Oder suchst du jetzt bloß einen Biertrinker? Nee, also beendet. Opossum kennst du denn? Der hat doch eine Verlobte schon. Na, ist jetzt, oh ja, ist nicht mein Problem. Opossum, kennst du denn Seehausen? Ja, ich weiß, wo das ist. Das ist irgendwo am See hier. Ist so großer Uckersee hier. Ja. Das ist am Oberuckersee. Oberucker oder Unteruckersee? Das ist Oberuckersee. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Oberuckersee und Unteruckersee? Die sind durch den Kanal getrennt. Was? Die sind durch den Kanal getrennt. Ja. Der obere ist oben und der untere ist unten. Der obere ist echt oben? Schöner. Ist der obere nicht unten und der untere oben? Nee. Seid ihr sicher? Ist der nördliche nicht der Unteruckersee und der südliche der Oberuckersee? Ja, ich meine, aber der obere ist höher, also von da fließt das Wasser in den Unteruckersee. Ach so, darum heißt der Ober. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, weil oben ist doch auf der Karte ist oben immer der Unteruckersee und unten der Oberuckersee. Ja, aber das Wasser fließt da Norden, deswegen ist das der Oberuckersee. Ach, kick ihn an! Ja, wieder was gelernt. Der Oberockersee ist aber schöner. Ja, aber kleiner. Aber ist denn Seehausen am Oberockersee? Dazwischen. Seehausen ist dazwischen, zwischen Oberockersee und Unteruckersee? Nee, so ziemlich. Nee, nun lass doch mal die Susi zu Wort kommen. Seehausen liegt direkt am Oberockersee. Seehausen liegt direkt am Oberockersee. Sag mal, und wenn ich euch jetzt rausstelle und der Kollege Kötter Heinrich, würde euch dann eure Telefonnummern gegenseitig? Jo. Geben. Jo. Das wäre super. Ey, darf ich mal jemanden grüßen? Ich möchte Carsten Beckmann aus Stuttgart grüßen. Na, aber der hört doch nicht zu, der ist in Stuttgart. Doch, der hört über Internet zu, der hat mir ja gesagt, dass ich hier anrufen kann. Ach, echt? Ja. Na, das ist ja ein Ding. Aber Susi, willst du vielleicht nicht vorsichtshalber nochmal so zwei, drei Fragen an Opossum stellen, dass du also wenigstens erstmal eine ungefähre Ahnung davon hast, ob ihr euch überhaupt verstehen würdet? Ja, wie sieht's denn aus? Ja, na, so mittelmäßig, durchschnittlich, ja. Echt? Naja. Und Susi, wie siehst du aus? Naja, das werden wir alle sehen, wenn man sie trifft, ne? Naja, eigentlich schon so. Na, ja, sag mal, die sieht aber nirgends aus, ihr sollt ja Schach spielen, denke ich. Wie lange spielst du denn schon? Na, ich spiele schon eine Weile. Ich war sogar schon mal Landesmeister in Mecklenburg-Vorpommern, als ich noch ganz klein war, mit 9 Jahren oder so. Nee, na, an so Wettbewerben halten da noch nicht teilgenommen, aber trotzdem. Und da schätze ich nicht. Naja, können wir einfach mal probieren, so aus Lust und Laune. Wie alt bist du denn, Susi? Dankeschön. Wie alt bist du denn, Susi? Ich bin 18. Ja, und Bossum, wie alt warst denn du? Na, ich bin fast 20. Ich werde diesen Monat fast 20. Also bist du 19. Ja. Naja. Ach, meinetwegen. Spielt ja Schach, ist mir doch egal. Dann setze ich euch mal draußen raus auf die Schleife und Kollege Kötter Heinrich würde euch dann quasi zusammenführen. Alles klar, machen wir. Aber sag mal, Opossum, hast du denn da nicht eine Verlobte im Hintergrund? Ach, das war doch nicht meine Verlobte. Sondern? Na, irgendwo inne da. Kannte ich auch nicht so richtig. Die war doch aber bei dir im Kinderzimmer. Nein, das war eine Konferenz. Da waren Opossum. Da waren noch zwei andere mit drin in der Konferenz. Also waren drei Telefone. Ach so. Und mit deinem noch vier. Das und die Kichermaus war ein drittes Telefon. Ja? Na, die da immer rumgekichert hat. Genau, und du warst das vierte. Ja, dass ich dabei war, weiß ich schon. Ja gut, okay. Na, dann dann setze ich euch hier auf die Warteschleife, der Kollege Kötter Heinrich. Hört doch mal auf, so Geräusche zu machen. Ich mach das nicht. Der verbindet euch. Was ist denn da? Ist da eine Flutwelle im Oberockersee? In Seehausen ist öfter mal so schlechter Empfang. Ich möchte mir dafür entschuldigen. Ach so, ja, ist okay. Gut, Susi, dann vielen Dank. Ja, bitte. Ja, bleibt mal schön in der Leitung hier. Der Kollege Kötter Heinrich verkumpelt euch jetzt. Jetzt muss ich erstmal hier wieder Pause machen. Ansonsten suchen wir hauptsächlich jetzt noch jemanden, der Diabolo-Tricks kann. Das sind diese von Strüppen bewegten Hochschmeißereien. Einigkeit und Recht und Freiheit für das Bağrım yanıyor, vurulmuş gibi vay ay, canım yanıyor. Einigkeit und Recht und Freiheit. Bu benim derice ein halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Der ist ja gar nicht automatisch, der Anrufbeantworter. Also nur halbautomatisch. Ich wollte gerade fragen, warum der denn halbautomatisch ist. Aber jetzt verstehe ich. Der ist ja nicht, der ist halbautomatisch, weil da ja immer jemand ist. Da hört mir ja jetzt jemand zu. Also, na dann, tschüss. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ich glaube, letzte Woche auf dem AB, da habe ich ziemlich wirr gesprochen. Ich musste aber eine Erklärung dir abliefern. Ich war am Nachmittag war ich bei meinem Zahnarzt und der hat mir einen Backenzahn gezogen und da hat der mir so viel Betäubungsspritzen in den Mund drin gesetzt und ich habe den Verdacht, das war irgendwie, ich stand wie unter Drogen. Entweder war das Morphium, Opium, vielleicht sogar Kokain. Ich war ein bisschen verwirrt. Vielleicht kann ich das auch wieder gut machen. Vielleicht, wenn ich dich demnächst mal sehe in der Volksbühne, dann gebe ich dir einen Drink aus. Also das war nicht böse gemeint. Ich stand hier also wirklich quer im Raum und mir sind tatsächlich nach dem Zahnarztbesuch abends sind bei mir die Pferde durchgegangen, besonders als bei mir die Betäubung nachgelassen hat. Nichts für ungut, also einen Drink werde ich dir oder zwei Drinks werde ich dir spendieren. Alles klar, bis dann, ciao. Hallo Kutner, es ist jetzt gerade 11.11 Uhr und gerade eben ist ja bekannt geworden, dass wir statt einer Band lieber eine scheiß Partnervermittlung machen. Ich finde das doof, ich hätte lieber eine Band gemacht. Gute Nacht. Ja, hi, hier ist Waterboy alias Huschke und ich hatte bei euch mitgemacht bei der Partnervermittlung. Ja, war voll geil, da ging es um Fußball und Barcelona. Wir haben uns so verstanden, dass wir beide hinfliegen. Genau, da wollte ich nur mal Bescheid sagen. Ciao. Ich suche einen Partner zum Bäume stehlen und Pferde ausreißen. Glückwunsch, ihr habt es ja heute geschafft, also das Lösungswort schnell zu finden. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Na gut, weiter kann ich jetzt nicht, aber vielleicht kann Kurt ein Lied mal spielen aus aktuellem Anlass. Schönen Abend noch. Meinung, sein, Kundgebung, ich bin dein, Umgebung. Die jetzt hier und niemand weiß, mein. Jo, Täschchen. Ich würde gerne mal meinen Busfahrplan vorlesen. Also der erste Bus, ich mach mal das Radio raus hier. Der erste Bus fährt um 4.53 Uhr, danach fährt er um 5.13 Uhr, dann 5.33 Uhr, 5.50 Uhr. Dann kommt ein Bus 6.28 Uhr. Ja, ich möchte doch mal etwas sagen zu dem gerade durchgeführten Besuch des Papstes in der Türkei. Was man da alles so hört, das ist doch vor allen Dingen überwiegend, könnte man sagen, Chutzpe. Wenn die Türken sagen, naja, da sind, in der Türkei gibt es Kirchen und Moscheen, nicht nur Moscheen, sondern auch Kirchen und Synagogen, ja, das ist schon wohl im Prinzip richtig, aber über die Armenier, die da zu Millionen rausgeworfen oder umgebracht wurden, weil die eben keine Muslime waren, da, wenn da jemand in der Türkei daran rührt, dann kriegt er großen Ärger. Aber umgekehrt, wenn jetzt ausgerechnet der Papst Religionsfreiheit einfordert und sich beschwert, dass da die Katholiken Schwierigkeiten haben, weil sie kein Konto führen dürfen oder alles Mögliche. Ja, aber wie ist denn das gewesen, als in Europa die römisch-katholische Kirche eine praktisch absolute Macht haben und die engste Verbindung zwischen Thron und Altar, was war denn da? Aus dem Reutlinger Generalanzeiger. Die Marke Mercedes wird gepflegt. Nicht zuletzt auch über einen Personalabbau. Jetzt zieht doch alle Luft. Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Um auf unser Gespräch zurückzukommen, Sie und Holger Klein sind meine Lieblingsmoderatoren. Aber unmöglich finde ich Tommy Walsh und sein Kompagnon Stotter und so weiter. Der sollte erstmal eine logopädische Behandlung machen, in der bevor er wieder auf die Hörer losgelassen wird. Und sind's die Augen, geht zur Mampe, gießt dir einen auf die Lampe, brauchst nicht mehr zur Wunke gehen, kannst nun alles doppelt sehen. Wortverdrehung hatte ich auch nächtelang en gros gesammelt, aber das würde den Rahmen sprengen. Und Herrn Klein konnte ich nicht sagen, wer ich bin, weil ich dann meine Anonymität, die ich hier bei der Sendung habe, dann auch gelüftet hätte haben müssen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Acık taba bir Biraz da ova bir Çevir kazı yanmasın Aman kızı yanmasın Acık taba bir Biraz da ova bir Canı kaymak isteyen Cebinde manda taşır Canı kaymak isteyen Cebinde manda taşır Bulguru yağı bulan Çorbasını kaynatır Ya bulamayan gariban Omuzunu oynatır Acık taba bir Biraz da ova bir Çevir kazı yanmasın Aman kızı yanmasın Acık taba bir Biraz da ova bir Ayağında yol postal Başına giyer püskül Ayağında yol postal Başına giyer püskül Sonradan görmesi Meğersem ne müşkül Ya hiçbir şey bilmemek Pilav üstüne keşkül Acık da babir Biraz da ova bir Ayrana daldı Bulgura saldı Selam verdi gördün mü? Selamı almadın mı? Aa, çevir kazı yanmasın Aman kızı yanmasın Türkünün sonu geldi gari Acık da babir Türkünün sonu geldi gari Acık da babir Hayda Balcının baltası var, oduncunun baltası var. Öyle de olur, böyle de olur. Avcı vurur tuğnayı, biz çalarız zurnayı. Öyle de olur, böyle de olur. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Boris Mancho, weiß ich auch nicht genau, weil Türkenbeat, Türkenpop von 1975, 2023 hieß die Platte und jetzt zwingt mich nicht, die vorzulesen, wie der Song hieß. Wie gesagt, hier ist wieder Partnersendung, Partnerschaftshilfssuchsendung. Leute, die jemanden suchen, weil sie mit dem gerne wollten, können gerne anrufen. Und ansonsten werden aber eben auch Leute gesucht, die für jemanden, der jemanden sucht, der was kann, das auch praktisch könnten. Also zum Beispiel so Diabolo-Tricks. Darauf wartet immer noch, wie heißt sie, Marlene, oder aber eben Autobasteln. Darauf wartet Martin. Schachspielen im Prenzlau, Schachspielen, Bier trinken im Prenzlau haben wir erledigt. Raimund wartet im Grunde immer noch auf einen Spaziergänger. Jemand, der einfach nur so mit ihm, Raimund 39, aus Berlin, im Moment arbeitslos, mit Gartenarbeit beschäftigt, sonst eine Menge auf dem Bau gemacht, würde gerne spazieren gehen und so ein bisschen quatschen. Hallo, wer bist denn du? Hey, guten Abend. Hallo. Ja, ich bin Lenny. Wer, Lenny? Ja. Ja, ja. Ja, hallo, Lenny. Kennst du mich noch? Nee, woher? Ja, von der letzten Sendung zum Beispiel. Ach so, nee, ach nee, dann, das muss ich ja mal löschen von der Festplatte, wer schon mal angerufen hat. Ach so, in deinem Gedächtnis oder was? Ja, ja, ja, ja. Ach, ja, ja. So. Ja, ja, ja, ja, so einfach ist es. Ja, so, Lenny, bist du jetzt eher Anbieter oder bist du eher auch Nachfrager? Ich bin Sucher. Du bist Sucher? Ja, ich suche. Was denn? Ja, ich weiß, es ist jetzt schon ziemlich häufig gekommen, aber... Autobasteln ist nicht so deins. Nee. Oh, jetzt fang ich an mit Schach gilt heute nicht mehr. Na gut, dann ruf was anderes. Ach so, na nee, wenn du jetzt nicht wirklich was dringend suchst. Ja, sondern einfach nur so suchen? Naja, es gibt ja zwei Sachen, die man suchen kann, oder? Da weiß ich nicht, was würdest du sonst noch suchen? Ja, ich bin auch leidenschaftlicher Skatspieler und das spielen heutzutage so wenig Menschen. Skat? In meinem Alter. Skat, dazu brauchen wir ja gleich noch zwei. Stimmt. Oh, Lenny, ey, du machst mal fertig. Von wo rufst du an? Aus Berlin. Berlin, wie alt bist denn du? Ich bin 18. 18. Will man denn mit 18-Jährigen Skat spielen? Also ich finde das total toll. Also natürlich, also mit 30-Jährigen wollte ich jetzt nicht Skat spielen. Stimmt, jetzt ist ja mal Poker und ist ja jetzt immer angesagt. Na, wa? Das ist doch scheiße. Ja. Scheiße, also. Naja, wie sieht jetzt ohne, ob es scheiße ist, aber stimmt, Skat ist bedroht. Insofern hast du recht, finde ich, wer Skat spielen kann, unbedingt hier anrufen. Und zwar müssten dann auch gleich zwei anrufen, dass wir für Lenny einen Partner finden. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Ja, ob das was wird, Lenny, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn nicht, dann kommst du halt. Warte mal, nee, ich spiele ja Kind. Naja, ich spiele nur ganz schlecht Skat. Ach, na, das ist ja... Na gut, dann... Ja, aber warte mal, aber hier können wir jetzt hier gleich praktisch einen aktuellen Anrufer. Bist du Skat-Spieler? Hallo! Hallo! Hallo. Hier ist René. René? Hi, René. Du Kuttner, ich suche immer noch welche zum Gotcha spielen. Was ist denn Gotcha? Na, Paintball, du. Kennst du das nicht? Nee. Ach so, wo man sich so abschießt? Na, aber richtig. Man sagt doch mal, ich dachte, das gibt noch andere, irgendwie etwas melancholischere Formen von Einsamkeit. Nee, das ist ja gut. Gotcha! Das ist richtig herrlich, Kollege. Na, denn war... Jetzt stauen sich hier Leute, die suchen, aber keiner will geben. Alle suchen, suchen, suchen, aber geben ist nicht drinne. Soll ich mal meine Nummer durchgeben? Nee, na, war... Ich setz dich mal... Wie heißt du denn? René bin ich. René. Na klar. Von wo aus rufst du an? Aus Carlo bei Königs Wusterhausen. Carlo? Cablo. Cablo. Natürlich. Cablo bei KW. Genau. Und woher müssten die Gotcha-Spieler denn jetzt kommen? Kreis LDS. LDS? Genau. Landkreis Spree-Dahme heißt das, oder? Landkreis Dahme-Spreewald, genau. Warum LDS? Ach so, ja, genau. LSD habe ich. Ich sieh's ja Ecke wieder. Genau. Mann, na scheiße, du. Ah, LSD habe ich geschrieben. LDS. LSD ist auch gut, wa? Ja. Ha, ha, ha, ha. Okay, Gotcha. Und wie ist jetzt der... Lenny war der Skatspieler. Ja, stimmt. Ich komme hier völlig durcheinander. Jetzt finde ich hier nur Leute, die was wollen, aber keiner, der bereit wäre. Mal kicken, warte mal, vielleicht ist jetzt... Ach, weiß ich auch nicht. Dann setze ich euch jetzt erstmal auf die Warteschleife. Jetzt staunt sich da der arme Gerald Kötterheinrich. Der schreibt sich jetzt immer Namen, Notiz, Nummer und gewünschtet auf und nie ergibt sich mal, dass, also ich setze euch schon mal raus, ergibt sich mal, dass jemand bereit wäre. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Mike. Mike, willst du jetzt Skat spielen oder Gotcha? Oder Schach oder spazieren gehen? Oder Auto basteln? Oder kannst du Diabolo-Tricks? Nee, ich kann Skat spielen. Skat? Jo. Super, halt. Was? Nee, bist du der Skat-Spieler? Nee, ich bin das. Ja, halt doch mal die Klappe, ja, weiß ich doch. Hallo, Lenny, du warst Skat, genau. Wa? Ja. Hier ist gleich ein Skat-Spieler noch dabei. Ja, da brauchen wir noch eine Person. Aber von wo aus rufst du an, anderer? Mike? Mike, ja. Ich rufe aus Kleinmachnow an bei Berlin. Ja, das ist bei Berlin, genau. Aber da könntest auch in Berlin Skat spielen. Ja, ist nicht weit von hier bis zu Berlin. Ja, Mike? Mike? Ja? Du heißt Mike, oder? Ja. Mike, du rufst aus Kleinmachnow an. Ja. Und du wärst bereit, mal für ein 50. Skatspiel nach Berlin zu fahren? Ja. Ja, ehrlich? Ja. Super. Also dann mache ich jetzt mal hier Alarm. Ich hoffe, das hilft was. Bin mir nicht so sicher. Aber wer jetzt, wenn jetzt hier potenzielle Skatspieler, dann könnte sich das gleich ohne die Hilfe von Gerald Kötterheinrich erledigen. Wenn jetzt noch, wir brauchen noch einen, der Skat spielen wollte. Wir haben jetzt Mike, Lenny, wann wollten ihr spielen vielleicht mal demnächst? Würdet ihr das so immer die Woche oder wie soll das aussehen? So richtig einen Skat-Kreis machen? Naja, mal gucken. Nächstes Wochenende mal gucken und dann, wenn es so weitergeht. Wochenende, Mike, würde dir das auch passen? Ja, Wochenende ist kein Problem. So, jetzt mal hier, wer noch mit Skat spielen wollte. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Jetzt drüben schnell, an der genau hier anrufen. Hängt dein Telefon. Wenn zwei sind, zwei hochsympathisch. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Lenny und Mike. So, ich erkenne hier keine unmittelbaren Reaktionen. Tja. Hätte man jetzt hoffen... Jetzt nochmal, also wer sich vorstellen kann, jetzt am Wochenende hier Skat zu spielen. Und natürlich durchaus gepflegte Gespräch über, Fritz ist ja ganz okay, nur die Musik ist immer so scheiße führen wollte. Kann jetzt hier anrufen, hat er zwei gleiche Sinn. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Eieiei, keine unmittelbare Reaktion. Sag mal, ist hier kein Skatspieler mehr da draußen? Na, jetzt vielleicht doch. Ah, jetzt war da eben. Oh, ist das hier meine. Also jetzt nochmal einer, der nochmal am Wochenende sich vorstellen könnte, hier Skat zu spielen. Ich nicht. Hallo, wer bist denn du? Willst du mit Skat spielen? Mahlzeit, hier ist Fritz. Jo, das wäre doch mal. Wie heißt du? Fritz? Richtig, ja. Super. Ja. Echt, du willst Skat spielen? Ja. Wie alt bist denn du? 41. 41? Oh, da hast du aber so richtig ein paar Tricks drauf, da ziehst du die Jungs doch ab, oder? Ich denke mal schon. Aber du würdest jetzt am Wochenende mit denen spielen wollen? Ja. Rufst du aus Berlin an? Na, ich bin gerade mit dem LKW unterwegs. Aber du bist in Berlin eigentlich? Ich bin ein Berliner. Okay, dann setze ich euch drei jetzt mal auf die Warteschleife und Gerald Kötterheinrich würde euch drei zusammenführen. Jo. Ja. Und dann tauscht ihr euch aus und könntet dann alles andere Kleingedruckte selber ausmachen. Mhm. Super, super. Wo bist du denn mit deinem LKW hin unterwegs? Ich bin natürlich unterwegs nach Berlin. Ich bin nach Hause. Ach so, von wo denn aus aber? Ich komme aus Oldenburg. Was hast du denn da gemacht? Ich war ein bisschen Sammelgut abgeholt. Sammelgut? Ja. Was ist ein Sammelgut? Sammelgut, da wird was zusammengestellt und was dann alles nach Berlin geht. Ah ja, wunderbar. Und du könntest dir jetzt auch vorstellen, mit zwei so Kindsköpfen Skat zu spielen? Du bist 41. Ja, mein Gott, warum nicht? Und die sind aber 18 ungefähr. Hallo, mein Gott. Ist okay, ja? Ja, ja. Gut, wunderbar. Dann setze ich dich jetzt hier auf die Warteschleife. Ja. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Skatspielen am Wochenende. Danke dir, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. So, hier ist jetzt Bernd Begemann. Kein Glück im Osten. Bernd Begemann. Ist ja, als studiomäßig ist ein ganz kurzer Song, 1,30 oder 2 Minuten lauter. Live ist er etwas länger, aber auch wunderbar erzählt. Bernd Begemann, kein Glück im Osten live. Und dann, entschuldige. Und, ja doch, und dann jetzt hier weiter. Insbesondere, ich muss jetzt mal sagen, was noch wirklich gesucht wird, und das liegt mir am Herzen. Nimm Spaziergänger für Raimund. Der hat hier ernst am Anfang angerufen. Nimm jemand, der am Samstag so Mittag 1 rum spazieren gehen wollte. Irgendwo in Berlin. Vielleicht am Wannsee, am Schlachtensee, am Helenesee, in Hirschgarten, am Müggelsee, weiß ich wo. Wer jetzt Lust hätte, mit Raimund spazieren gehen, sich hier die Nummer merken und nach Begemann anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale

gemacht und fertig gemacht. Sind mit ihren Silber-Metallic-Mercedesen vorgefahren. Haben irgendwas in ihre Kalbsleder-Notizbücher gekritzelt. Und eine Woche später war das Häuschen von Oma weg. Rächt euch dafür an mir heute Nacht und behandelt mich nicht zu sacht. Und wenn es keine Zugaben gibt, und wenn dir niemand beim Abbauen hilft, obwohl es offensichtlich ganz schwere Sachen sind. Guck mal alles an hier, was soll ich? Wenn man sich anschaut wie ein seltsames Tier, wenn man die Verstärker zum Auto dreht. Die Stadt verlässt und dir einen völlig anderen Beruf wünscht, dann hast du kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Nein, kein Glück im Osten. Wow, wow, wow. Dann fehlt immer live. Kein Glück im Osten. So, wir suchen jetzt hier entweder einen Autobastler, einen Diabolo-Tricks-Könner oder einen Spaziergänger. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist der Frank. Hallo Frank. Ja. Kannst du mal dein Fenster zumachen oder irgendwas? Ja, ich hab das Radio mal ausgemacht, ansonsten bin ich auf Arbeit, deswegen ein bisschen hier. Ah ja, okay. Ja, ich rufe eigentlich an, weil ich was suche, aber jetzt habe ich gehört, dass auch jemand gesucht wird, der Diabolo-Tricks kann. Und da ja. Auf jeden Fall geeignet, sage ich mal. Echt? Also ich spiele seit 3 Jahren Diablo, mittlerweile auch mit 2 ein bisschen. Also fange ich gerade mit an. Und kann toll. Schon so ein paar Tricks, sage ich mal. Also. Die mal. Genau so ihn sucht die Marlena. Ja. Wo bist du gerade auf Arbeit? Ich bin in Tempelhof auf Arbeit. Was ist denn das für ein Job? Ist ja hölle laut, ist ja lauter als Radio. Ja, ist eine Produktionsstätte, sagen wir es mal so. Ah, super. Für Flachglas. Für Flachglas? Ja. Gerald, kannst du die Marlena anrufen? Wo ist denn der? Ist der da? Ich sehe ihn nicht. Ja, Gerald, jetzt ruft er die Marlena an. Und dann führe ich euch zusammen. Ist das schön, oder? Ja. Okay. Und was hättest du denn gesucht? Ich hätte eigentlich gesucht nach Leuten, die sich gern treffen würden, um aggressiv laut 60er-Jahre-Rockmusik zu hören. Sagen wir es mal so. Umschreiben wir es mal so. Also wir sind so 3-4 Leute, die halt so eine Musik gern hören und sitzen halt auch eigentlich jedes Wochenende zusammen und suchen eigentlich nach Leuten, die da ja. ähnliche Interessenfelder haben, sagen wir es mal so. Naja, ich würde dich einfach rausstellen und dem Gerald, dann hinterlässt du da nochmal deine Telefonnummer und vielleicht findet sich auch jemand, der aggressiv laut 60er Jahre Musik hören wollte. Das so, wäre auf jeden Fall schön. Jetzt haben wir hier erstmal die Marlena. Marlena! Ah, hier, nee. Ah, nee. Was ist jetzt los? Habe ich was falsch gemacht? Jetzt. Hallo Marlena. Ja, hallo. Ja, hallo. Hörst du beim wie heißt du? Frank. Frank. Beim Frank ist es ein bisschen laut. Ja, ich höre es. Es tut weh im Ohr. Der spielt schon seit 3 Jahren Diabolo und kann sie ja ein bisschen mit Zweien spielen. Und könnte dir Tricks zeigen. Super. Ist das schön? Ja, finde ich gut. Du warst ja auch aus Berlin, oder? Ja, genau. Und der Frank auch aus Berlin? Ja, aus Kreuzberg. Genau. Dann würde ich euch jetzt nochmal auf die Warteschleife setzen und der Gerald würde euch hin und her eure Telefonnummern geben. Okay. Ist das prima und dann könntet ihr euch verabreden? Alles klar, danke. Oder hast du jetzt noch eine Testfrage, Marlena? Nee, so ist alles. Oh Mann, ja, Flachglas also, macht der eigentlich. Auf jeden Fall, ich kann erst irgendwie morgen Nachmittag oder so telefonieren. Weil ich hinterlasse dann auch meine Home-Nummer sozusagen, also meine Hausnummer. Mhm. Und okay. Hab halt wie gesagt Nachtschicht und muss dann auch morgen irgendwie erstmal pennen und so. Okay. Ja, super. Gut, aber wie gesagt, ich stelle euch jetzt mal irgendwie zusammen, ja? Ah, das ist laut, ja. Okay, ja, ist das laut. Okay, aber vielen Dank für deinen Anruf. Mann, Flachglas ist ja echt die Hölle. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass Flachglas, die Flachglasherstellung quasi so laut sein könnte. Unglaublich. So, ach, ist das schön. Dann haben wir jetzt das Diabolo-Ding auch vom Tisch. Im Grunde hat sich jetzt da natürlich aber eine neue Suche ergeben. der Frank, der gerne laut aggressive 60er Jahre Musik hören wollte. Also insofern sind jetzt wieder drei Gesuche offen. Raimund, der gerne am Wochenende spazieren gehen wollte, also einfach so spazieren gehen. 39 ist er. Martin, 19, der gerne Auto basteln, Autos flachlegen will. Und Frank, der gerne 60er Jahre aggressive, laute Mucke hören wollte. Wer dafür denkt, so halbwegs in Betracht zu kommen, kann ja hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Jo, der Rainer hier. Ja, jetzt such aber bitte nichts. Jetzt gibt's nur noch Angebote. Entweder Auto basteln, 16 Jahre Musik laut hören oder spazieren gehen. Genau, spazieren gehen ist schön. Spazieren gehen, echt? Sonntagsrunde, na klar, das macht doch Spaß, oder? Ach, wunderbar. Genau, das sucht der Raimund. Genau. Wie alt bist du, wie heißt du? Also ich bin der Rainer und ich bin auch 39. Rainer, bist auch 39? Jo. Oh, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Oder Arsch auf Eimer oder so ähnlich. Genau, oder Arsch auf Eimer. Super. Jo, also ich bin und auf jeden Fall ist es besser als ein schmutziger Stock im Auge, wa? So ist es. Genau. Ich habe hier so meinen Startpunkt in Weißensee und bin eigentlich gerne öfters mal spazierend unterwegs. Und bist du so ein bisschen Erkunder, dass du dir dann dem Raimund sagen könntest, zeig mir doch mal eine Gegend, wo ich noch nicht war und ich zeig dir mal eine, wo du noch nicht warst? Ja, man hängt einfach mal eine Landkarte an die Wand, zum Beispiel Stadtplan, wirft einen Dartpfeil und wo das los ist, da geht Spitze. Man hin spazieren. So macht Spitze, wunderbar. Jo. Ach, Gerald, könntest du gleich mal den Raimund noch anrufen? Aber der ist jetzt vielleicht schon wieder in der Nachrichtenvorbereitung beschäftigt. Ja, na ja, dann müssen wir eben warten. Ansonsten wartest du, dann setze ich dich mal auf die Warteschleife, ja? Okay, super. Dann bis gleich. Gleich gibt's hier Fritz Kurzinfo und dann, oder Fritz Dings, Nachrichteninfo, Dings da. Und dann rufen wir mal den Raimund an. Und dann ist eigentlich nur noch ein Autobastler gesucht. Das ist doch schön, oder? War eine kleinste Zelle im Netz zu finden unter www.kleinste-zelle.de mit einem Song nach dem Text von Gottfried Benn, was dann nach jener Stunde. Kleinste Zelle, was dann nach jener Stunde. Fritz, hallo? Hey, this is Justin Timberlake. And hey, Justin Timberlake am Telefon. Ich fass es nicht. Gut, dass du anrufst. Du willst doch bestimmt Bescheid sagen, dass man mit uns jetzt auch zu deinem Konzert in San Diego fliegen kann. On Radio Fritz. Danke, schönen Tag noch. Fritz fliegt euch zu den besten Konzerten der Welt. U2 in Honolulu. Paul van Dyk in Miami. Panic at the Disco in Las Vegas. The Killers und My Chemical Romance in Neuseeland. Neuseeland. Und jetzt neu, Justin Timberlake in San Diego. Alles live und alles weit, weit weg. Fritz fliegt euch zu den besten Konzerten. Mit 4 Songs in die Welt. Macht an und mit. Immer Montag bis Freitag um 16 Uhr. Fritz. Und das hört man. 0.33 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Gerhard Kötter-Heinrich. Von den deutschen Truppen in Bosnien könnten bis Mitte 2007 die ersten Soldaten abziehen. Diese Einschätzung gab Verteidigungsminister Jung heute in Sarajevo ab. Damit wolle die EU einen stufenweisen Abzug der internationalen Friedenstruppe beginnen. Das Programm soll beim EU-Gipfel Mitte Dezember in Brüssel beschlossen werden. Deutschland hatte gestern erstmals das Kommando über die europäische EUFOR-Truppe übernommen. Die Ermittlungen britischer Fahnder in Moskau zum Vergiftungstod des Ex-Spions Litvinenko gestalten sich schwierig. Russische Behörden setzen enge Grenzen. So darf Scotland Yard zum Beispiel Zeugen nicht eigenständig vernehmen. Der wichtigste Zeuge, Ex-Geheimdienstler Lugovoy, erklärte sich bereit, alle Fragen von Scotland Yard zu beantworten. Er und seine Familie waren allerdings am Morgen überraschend ins Krankenhaus gebracht worden. Der designierte US-Verteidigungsminister Gates ist bereit zu einem Kurswechsel im Irak. Alle Optionen müssten auf den Tisch. Er sei offen für Ideen und Vorschläge. Gleichzeitig sieht er sein Land auf der Verliererseite im Irak und warnte vor einer Ausweitung des Konflikts. Auf die Frage, ob die USA im Irak siegreich seien, antwortete er mit Nein. Gates soll Nachfolger des scheidenden Verteidigungsministers Rumsfeld werden. In der Fußball-Champions League hat Werder Bremen beim FC Barcelona 2:0 verloren und wandert damit ab in den UEFA-Pokal. Bayern München hat gegen Inter Mailand 1:1 gespielt und geht als Gruppensieger ins Achtelfinale. Im Basketball-ULEB-Cup hat Alba Berlin gegen Siena mit 71:73 verloren. Bei dem Spiel wurde Diamond Green bei einem Sturz schwer am Fuß verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wetter. In der Nacht kann es vereinzelt etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 10 Grad. Tagsüber gibt es eine Mischung aus vielen Wolken mit etwas Sonne und etwas Regen. Dabei bleibt es sehr mild bei 11 bis 15 Grad. Verkehr. Der Verkehr, Fritz, keine aktuellen Meldungen zurzeit. Gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. We'll be right back. Ratschatsch waren das. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So. Ach Mensch, ist das alles ein Ärger. Rainer? Jo. Raimund ist nicht mehr. Raimund meldet sich nicht. Ist das gemeine? Ist das gemeine, oder? Oh, Mann, was bin ich enttäuscht. Ich denk doch mal, dass der Raimund noch mit Strom versorgt ist und vielleicht noch das Radio anhat. Wahrscheinlich ist er in die Falle gegangen. Hat gedacht, wenn es jetzt nicht sofort klappt, dann klappt's nie. Und schwupp, natürlich ja so ein leicht gläubiges Gemüt eben. Na gut, dann wissen wir doch, warum er alleine ist. Ach Mensch, ja, genau. Ja, weil er keine Geduld hat, oder? Sag mal, könntest du nicht Auto basteln vielleicht? Habe ich lang genug gemacht, aber... Hast du echt? Ich bin so ein jetzt, ich habe mir das Auto lieber abgeschafft, weil können andere haben. Zum Beispiel, diese großen mit den vielen Leistungen und Breitreifen, gelb meistens, die sind total schick, ja. Aber vor allen Dingen muss ich nicht alleine fahren. Ist einfach schöner. Aber du bist echt so Autobastler gewesen oder bloß ein Autohaber? Ich bin so Audi-Bastler gewesen. Aber richtig mit Auto tiefer legen und Audi sowas? Audi unterscheiden zu können. Ja. Und hab schon Menge Spaß gehabt, aber eben, weiß ich nicht, das ist so ein Ding für ein bestimmtes Alter und ich weiß zwar, wie es geht, aber ehrlich gesagt, fingerschmutzig machen, ja, gerne nochmal, aber einfach mal rausgehen auf die Straße, mit anderen Leuten zusammenklucken, das Bauen ist ja relativ hübsch, aber wenn man keine Lust hat, selbst ein Auto zu bauen, dann hilft man den Leuten zwar ein bisschen, aber... Das war jetzt, wenn du keine Lust hast, ist klar. Du hättest eben, wie gesagt, eher Lust, spazieren zu gehen. Jo, das ist einfacher. Ja. Jetzt haben wir hier, wer bist denn du da? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin Ronny. Ronny, bist du jetzt auch ein Spaziergänger? Dass wir vielleicht für den Rainer dann so einen Ersatzspaziergänger finden, weil der Raimund ja katastrophalerweise einfach alle hingeschmissen hat, praktisch. Nee, auf keinen Fall. Du bist kein Spaziergänger. Nein. Auf keinen Fall, sagt er. Gottes Willen. Ja, nee, nicht so mein Ding, also. Sondern? Naja, also zumindest der Mick wird nicht irgendwie, ich wollte auch, dann geht man vielleicht mit seiner Freundin spazieren, aber doch nicht irgendwie mit einem Typen, also. Wieso denn nicht? Naja, ich weiß nicht. Also. Naja, jetzt stell dich mal hier, sei mal aber nicht so konservativ. Nee, will ich mich mal einmischen? Ja. Also das mit dem Argument ist eine hübsche Sache, aber mal ehrlich gesagt, so eine richtige, wie sagt man, philosophische Diskussion, wie passiert die denn? Doch bestimmt am ehesten beim Spaziergehen oder am einfachsten. Genau, so richtig im Waldspaziergang die Hände auf dem Rücken verschränkt und dann über den Sinn des Lebens diskutieren. Genau, das macht man doch nicht mit der, macht man doch mit der Freundin. Ja, genau. Ach, übrigens, kannst du dich noch erinnern, vor Jahren habt ihr mir mal ein Kniegedicht schreiben lassen. Echt? Ja, von dem Wagazinik. Genau, schön. Ah ja, das folgt ja jetzt wieder in der letzten Sendung vor Weihnachten. Ich habe den Wagazinik noch nicht angerufen, aber ich hoffe, er kann. Ja, aber ansonsten ist da wieder Gedichte, Geschenksendung. Ja, siehste. Knie. Ach so, was waren jetzt der andere? Wie hießen die anderen jetzt überhaupt? Ronny. Genau. Ronny und Rainer. Aber Ronny, weswegen rufst du jetzt an? Na, ich suche eigentlich noch was, ja. Oh Gott, das wird nichts mehr. Nee? Aber ich meine, wenn wir jetzt selbst für einen Rainer nicht mal einen Spaziergänger, und das sollte eigentlich relativ einfach sein, finden, dann sieht's natürlich schon total schlecht aus. Und Martin wartet ja noch auf den Autobastler. Ja, aber was suchst denn du? Ich suche eigentlich meine Traumfrau, ja. Nee, soweit ist es ja nicht. Naja, wieso nicht? Nee, es ist jetzt nicht so eine Partnersendung, sondern einfach für Sachen, wo man sonst eben... Partnersendung gibt es ja überall, aber jetzt sag mal, finde mal einen, mit dem du spazieren gehen kannst. Das ist doch viel schwieriger. Freundin, das macht man mit links, wenn man es raus hat. Aber jemand, mit dem man spazieren gehen kann, das ist doch schwer. Ja, jemand, mit dem man Skat spielen kann, das ist doch schwer. Jemand, mit dem man Autos basteln, flachlegen kann. Flachlegen, ha, Autos! Na, wenn man Freunde hat und so, dann müsste man doch zu so Sachen jemanden finden. Also verstehe ich jetzt auch nicht ganz, ja. Naja, wenn man Freunde hat, müsste man auch eine Freundin finden. Wieso dazu? Ich mische mich mal wieder ein. Ja, misch dich mal ein. Sagen wir mal so, die Freunde, nehmen wir mal dich, unter meinen Freunden habe ich eine Menge Leute, die sagen, hey, kommst du mit spazieren? Boah, nee, ich fahre mit dem Auto. Na gut, ich bin 4 Stunden später da. Super. Und was ist unterwegs? Die Leute warten 3,5 Stunden auf mich. Ja, ja gut, aber wenn ich spazieren gehen würde, wollen, dann würde ich einfach, ja, würde ich das schon können, ja. Also dann würde ich einfach... Aber wenn du nicht alleine gehen willst? Ja, meine ich ja. Dann würde ich das ja mit Freunden machen, ja. Na, bist du dir sicher, dass du jetzt jemanden findest, mit dem du spazieren gehen könntest? Na, mit meinen zwei besten Freunden, ja. Na, mit dir kann man ja zum Beispiel nicht spazieren gehen. Ja, also insofern ist es jetzt, also deine Freunde hätten Schwierigkeiten, jemanden zu finden, mit dem sie spazieren gehen können. Na doch. Verstehst du, was ich meine? Das ist genau ein Problem. Insofern, weil du es so für absurd hältst. Na Moment, ich würde mich jetzt nicht nur mit einem verabreden, mit meinen Freunden, um spazieren zu gehen. Wenn man, ich bin zum Beispiel... Naja, aber wenn es ums Spazieren gehen geht. Ja, speziell. Da ja. Dann meine, würdest beim Spazieren gehen kann man ja doch einfach mal gucken, was sonst noch so funktioniert. Wenn man ein gutes Ziel hat, okay, dann kann man ja vielleicht auch mal ein bisschen spazieren gehen. Aber nicht um das Spazieren gehen willen, würde ich mich jetzt nicht mit jemandem verabreden. Naja, okay, aber ich auch. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hey, hier ist Conny. Conny? Ja, hallo. Jetzt dreht der Rainer gleich durch, weil der eine Freundin sucht. Nee, den da, ich habe ja wegen des Spazierengehens an. Du rufst wegen des Spazierengehens an? Ja, ich gehe gerne spazieren. Na, das ist doch super. Ja, dann kann ich gerne spazieren gehen. Rainer. Na, ist doch. Ja, nee, Ronny, du nicht. Nee. Doch, du fliegst gleich raus. Nee. Geh jetzt wirklich um Spazieren gehen. Auf einmal will er spazieren gehen. Ja, du bist ja gelogen. Nein. Ist ja ein Unterschied. Genau. Mich haben ja die angeblichen philosophischen Gespräche interessiert. Super. Das ist doch schon mal was Interessantes. Ne? Dachte ich mir. Dann seid ihr beide aus Berlin, Rainer und Conny. Conny war der Name, wa? Ja, genau. Ja. Ja, ich bin aus Berlin. Oh, aus welchem Stadtbezirk denn? Ich bin auf Weißen See. Das ist natürlich schon sehr weit auseinander. Ist irre weit auseinander, oder? Da kann man sich ja in einer der Grünflächen unterwegs treffen. Welche Grünflächen sind denn da unterwegs? Na, oder ihr fahrt wirklich mal schön raus nach... Ja. Soweit die Fahrkarte reicht. Nach Hirschgarten. Ich sage mal ja eine Hirschgarten. Ist das weit? Nach Hirschgarten. Oder den Treptower Park ausmessen. Ja, Treptower Park ist super. Treptower Park ist auch super. Bei mir um die Ecke. Oder genau. Hat man doch gleich noch ein schönes Russendenkmal und sowas. Ja, ist doch auch interessant. Schön. Und Wasser, was will man mehr? Genau, Insel der Jugend ist doch spitze. Wasser, Wiese, Hunde, alles schön. Ach, na, das ist ja toll. Ja, da haben wir euch jetzt hier noch zusammengekriegt. Mal sehen. Ja, naja, erstmal, also ein Spaziergang wird sich schon ergeben, oder? Ja, aber Logo. Also wenigstens, einer sollte aber werden, oder? Na klar. Nur kann man ja merken, dass man sich irgendwie nur schwer versteht und dann ist ja auch nicht so schlimm. Genau, oder dass die philosophischen Gespräche Genau. Dann setze ich euch mal hier auf die Warteschleife. Wie alt bist du, Conny? Und, ach so, jetzt ist vorbei. Conny, wie alt bist du? Weg ist er. Hallo? Ja, weg ist er. Ja, die wollte spazieren gehen und philosophische... Können, ja. Nee, mit dir eben nicht, hast du ja vorher angedeutet. Ja, und philosophische Gespräche führen. Nein, du nimmst ja Spazierengehen nur als Zwischenstation für ein ganz anderes Ziel. Aber nein, das Spazierengehen als Selbstzweck. Das meinte ich jetzt, ich gehe gerne schon mit Frauen spazieren, aber mit Männern nicht unbedingt. Also, ja, dann hast du jetzt, hast du Pech gehabt. Also deswegen. Hast du eine Frau zum Spazierengehen? Nee. Siehst du? Voll Pech gehabt. Sieht alles ganz schlecht aus. Ich bin mit Ex-Freundinnen auch auf Spazieren gegangen, ja. Ach, Ronny. Ja. Ach, sieht das... Das sieht alles so scheiße aus, oder? Ach, nee, hast du mich jetzt mal falsch verstanden. Ich gehe gerne spazieren, aber eigentlich mehr so mit Freundinnen. Hallo, wer ist denn da? Grüß dich, Kuttner, hier ist Emma. Hallo, Emma. Grüß dich. Nein, ich rufe nicht zum... Ich möchte nur... Du wolltest jetzt mit Ronny spazieren gehen? Auf gar keinen Fall. Nee. Aber nicht persönlich nehmen. Nee, ich will bloß sagen, es ist eine super, super Sendung. Ich freue mich über die ganzen Leute, die du zusammengebracht hast. Und ja, ich freue mich auch für die Leute. Gerade mit dem Spazierengehen zum Schluss und so, also... Hast du Jutti gekriegt? Naja, dann würde ich mal... Das wollte ich dir nur sagen. Ach, und dann noch eine Frage. Ja? Du rauchst doch nicht mehr, ne? Naja, Hältst du das noch durch? Nee. Ich rauche weniger. Ah, sag mal so. Das funktioniert? Naja, geht so. Aber nicht aufgeben, mach mal weiter. Weil ich habe auch gerade vor ungefähr anderthalb Monaten wieder aufgehört zu rauchen. Ja. Und klappt ganz gut. Ja, Emma, was machen wir jetzt mit Ronny? Nee, ach so, Ronny, was wollte der noch mal? Spazieren gehen. Ach ja. Na, ich gehe ja auch nicht so gerne spazieren. Schon ja nie im Winter. Wie alt bist denn du? Oh, schon zu alt für dich. Wie alt? Ah. Wie alt bist du denn, Ronny? 29. Ja, ach nee, der ist ja viel zu jung für mich. Und du? Ah, schon alt. Was ich trau mich das ja nicht zu sagen, weil es ja eigentlich ein Jugendsender. Über 40 bist du. Ja, ja. Und na, sag mal genau. Ja, ja. Was? Ja, ja. Nein, das reicht doch schon, oder? Ja, gut, aber kannst du trotzdem sagen. Also, Nee. Also, bis dann zum nächsten Mal, ja? Okay. Bis nächste Woche. Gibt's wieder Schnipsel? Wir sind am 21. Ah, total, super. Okay. Ciao. Tschüss. Ronny. Ja? Was los? Scheiße, oder? Oder kannst du mir deine Tochter vorbeischicken? Das wird jetzt hier nicht mehr. Ja, ja. Da ist sie natürlich irgendwie auch total scharf drauf. Wohnt die noch wieder in Berlin, oder? Ach, fragst du doch selber. Ich hab ja nicht ihre Nummer. Ach so, siehst du? Krieg bei mir jetzt nicht ran. Ah ja. Ah ja. Ronny, würde ich mal sagen, tschüss, wa? Ja, alles klar. Ja? Tschüss. Und schenk dir hier noch ein schönes Lied hinterher. Was für eins? Ein schönes. Ja, wie heißt es? Lob der Verzweiflung. Kenn ich nicht. Hm? Okay, tschüss. Gut, tschüss. Hm? Wenzel, Lob der Verzweiflung nach einem Text von Theodor Kramer. Wenzel, Lob der Verzweiflung. Ein bisschen Leben im Schein des frühen Lichts, sich winden und erheben und führst ihn dann ins Nichts. Samen heißt Branntwein, Strick und Schoß. Du bist im Klirren der Scherben, im Zucken des Gesichts. Du fährst ins träge Sterben und wirbelst es ins Nichts. Der Verzweiflung. Ich bin auch ein bisschen verzweifelt, weil wir für Martin keinen Mitautobastler gefunden haben. Hallo? Hallo. Ja, Kuttner, irgendwie hier ist nochmal Conny, das mit dem eine Warteschleifenstellen mit dem Rainer, das hat wohl nicht geklappt. Echt nicht? Nee, ich war jetzt irgendwie die ganze Zeit noch irgendwie bei euch mit drin, ich habe immer euch gehört. Oh, aber, warte mal. Ja. Du hast den, ich stell sie ich nochmal, warte mal, ja. Und du hast jetzt den Rainer da. Ah ja, Rainer und Conny, die musst du zusammenführen. Ah, dann wird's jetzt hoffentlich. Aber für Martin haben wir keinen gefunden. Ist hier noch vielleicht jemand, der Lust hätte, Autos zu basteln? Oh Mann, das wäre doch auch schön. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Autos drüben tiefer an der alten Eiche hängt ein Telefon. Tieferlegen. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 Hallo? 110. Hallo, bist du Autotieferleger? Hallo? Hallo, hallo? Oh nee, hat angerufen, aber meldet sich nicht. Oh, dann Oh, da bin ich ganz traurig. Kann man nicht machen. Bin ich eben traurig? Ist ja, ist euch egal. Damit ist jetzt die Sendung zu Ende und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Habt noch eine schöne Woche und hört immer schön Radio. Tschüss. Och Mann, Martin, das tut mir sehr leid. Ich hätte gerne... Hallo? Hallo? Ah, naja, gut. Okay, jetzt ist wirklich die Sendung. Für Martin haben wir keinen gefunden und für Frank, der gerne laut 16 Jahre Musik gehört hätte, haben wir irgendwie auch keinen gefunden. Kann man nichts machen. Hallo? Ja, hi, ich bin's, Martin. Martin? Ja, Tasche. Ach Mann, tut mir leid. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich hab mir Mühe, jemals, ich könnte heulen. Ja, mach dir mal keinen Kopf. Gut. Das ist ein Trost. Martin, ich danke dir für deinen Anruf. Und ich danke dir herzlich, wa? Okay. Ich wünsche dir noch was, wa? Warte mal, hier ist schneller, vielleicht ist das hier ein Autobastler. Nee, weg ist er. Okay. Ach, ja, schade. Tschüss, Martin. Bis denn, wa? Tschüss. Sorry. So, nächste Sendung ist wieder Sprechfunk. Ich sage jetzt tschüss und mach mich vom Acker. Tschüss, Tschüssikowski. Ciao mit Au, tschö mit Ö. Nacht von einem zu dem anderen. vor.